tut mir auch sehr leid. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo. Hallo. Mein Freund, ich kann nicht schlafen heute Nacht. Ach, Sie sind es, Herr Wagner. Nett, dass Sie anrufen. Muss es um diese Zeit sein? Mein Freund, steht sie jetzt grad neben dir? Fällt es dir schwer, zu reden mit mir? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich dachte, wir wären morgen verabredet. Freund, verzeih, ich will dich nicht stören, will deine Stimme nur hören. Drum sag, was du willst, sag ja oder nein, aber bitte, bitte häng nicht wieder ein. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, wir sollen darüber reden. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Lass mich in deinen Armen untergehen. Bleib bei mir, bis dass der Tag aufs Neue erwacht. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Mein Freund, ich kann nicht schlafen heute Nacht. Glauben Sie mir, mir geht es ähnlich. Freund, du bist so selten bei mir. Liebst du mich noch? Sag es mir doch. Sicher, sicher. Daran besteht gar kein Zweifel. Mein Freund, komm doch, du fehlst mir so sehr. Ich will dich nicht teilen mit ihr. Bei mir brennt noch Licht. Steig in dein Auto ein. Heute Nacht nicht mehr allein. Sie bringen mich damit in eine schwierige Situation. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Und lass mich in deinen Armen untergehen. Bleib bei mir, bis dass der Tag aufs Neue erwacht. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Ich kann nicht schlafen heute Nacht. Wir sollten doch etwas dagegen tun, mein Herr. Mein Freund, mir reichen Worte nicht mehr. Du versprachst mir, du trennst dich von ihr. Ich stehe zu meinem Wort. Doch das geht nicht von heute auf morgen, verstehen Sie doch. Mein Freund, mir fehlt die Kraft, das zu verstehen. Wie lang soll das so weitergehen? Ich will, dass du kommst und werd darauf bestehen, sonst wirst du mich nie, ja nie mehr wiedersehen. Herr Wagner, Herr Wagner, so hören Sie doch. Sie können doch nicht um Gottes Willen einfach aufhängen. Wir hatten noch eine Vereinbarung. Das können Sie doch nicht machen. Hallo, Herr Wagner, um Gottes Willen. Ich komme ja schon, warten Sie doch. Ich hole den Wagen, ich hole ihn aus der Garage. So warten Sie doch, ich komme ja schon. Wenn es sein muss, ich komme. Warten Sie einen kleinen Moment. Herr Wagner, hören Sie mich. Hören Sie mich noch, ich komme. Das Das war die Juliane Werding mit einem Titel, der dieser Sendung geradezu auf den Leib geschrieben scheint. Warum spiele ich so eine Musiken? Nicht, weil sie besonders lustig sind oder so urkomisch oder auch nur, weil sie so herzzerreißend traurig sind, sondern weil sie, denke ich, jemanden, der so eine Telefonsendung um Rade macht, die Verantwortung, die er hat, aufs Eindringlichste vor Augen führt. Zum Beispiel, wenn ich nur 2 Wochen zurückdenke, in der Sendung vor 2 Wochen, in der ich mich verabschiedet habe mit einem fröhlichen nächste Woche geht's weiter. Das war gelogen. In der nächsten Woche, also mit in der vorherigen Woche, ist überhaupt nichts passiert. Da war ich nämlich nicht da. Hab's selber aber vergessen und verschusselt, wie ich so gerne mache. Und da müssen dann ab und an mal Musiken herhalten, die mich dann daran erinnern sollen, meine Arbeit hier doch ein bisschen ernster zu nehmen. Und da ist mir gleich noch was eingefallen, dass ich ja nächst in der letzten Woche, also in der letzten Sendung, sondern eigentlich angeboten habe, 3 wunderbare Space Streakings CDs zu verlosen zur Erinnerung. Das sind die hier. Ja, ich habe neulich in einer Musikzeitschrift gelesen, die präziseste Beschreibung dieser Musik. Da stand nämlich, das ist Musik, von der man Nasenbluten bekommt. Gefordert war einfach eine gute Begründung von euch, warum ihr diese Platte haben müsst, haben wollt. Und da sind eine Menge Briefe und eine Menge guter Begründungen eingetroffen. Ich habe sie nach guter Begründetheit und nach Zufall einfach ausgewählt. Also eine Platte geht an, das muss ich ja wahrscheinlich sagen, das ist sowieso die Nummer 1 hier. Silvia Kosala in Berlin, die hat eine wunderbare Begründung in Japanisch abgeliefert, die mich sehr überzeugt hat, ihr diese Platte zu schicken. Dann geht eine Platte nach Putzkau zu Annegret Knorr. Die hat eine prima Begründung geschrieben, die will ich nicht vorlesen, sondern den Satz, der danach kam. Der ist nämlich besonders wichtig. Wenn ich mir das jetzt noch einmal durchlese, schreibt sie, klingt es bescheuert. Ich werde wohl noch an meiner Grammatik arbeiten müssen. Wer so selbstkritisch Begründungen schreiben kann, der hat durchaus eine Space Streakings Platte verdient. Und dann geht eine Space Streakings CD in, man könnte fast sagen, halbwegs befreundetes anderes Land nach Dresden zu Gerald Hein, der extrem formal, logisch, aber durchaus überzeugend schreibt, sie sagt, man müsste schon wenigstens begründen, warum ausgerechnet ich in Anführungsstrichen die CD bekommen müsse. Nach längerem Überlegen erkannte ich, dass die Frage, warum gerade ich, sinnlos ist, warum denn nicht. Eine Logik, der man sich verschließen könnte, ich wollte es nicht, die dritte Scheibe geht zu Gerald Hein. Nach Dresden hören wir noch ein bisschen Space Streakings und anschließend dann die Zusammenfassung der letzten 2, 3, 4, 5, ich überschaut ja nicht mehr, Sendung durch DD, der wieder so ein wunderbares Hörspiel daraus gemacht hat. Gefolgt wird die DDs Zusammenfassung übrigens natürlich von Expertengespräch zum Thema. Da ist dann eigentlich das Thema schon gesagt, ich muss es dann darum ja nicht jetzt sagen, könnte man ein bisschen genauer hinhören. Und telefoniert wird dann wie immer nach den Nachrichten um 22.30 Uhr. Fritz Crew befindet sich in einer handfesten Schlägerei mit der Besatzung eines Raumgleiters von Captain Fiebigs Sturmtruppen, um diesen zu kapern. Nimm das, du Torf. Das ist gemein, war, wenn man so als Punching Ball funktioniert. Genau, Vorsicht, dahinter dir ist noch einer. Ach, ja. Und jetzt dem auch noch. Ja, gut, prima. Mann. Ey, nimm deine Griffel weg hier, du Blechalmer. Ja. Was ist denn los jetzt? Zack, jetzt haben wir es geschafft. Du hast jetzt echt... aufgeräumt unter den Weichgeigen. Ei. Ui, aber du hättest ruhig mal ein bisschen anpacken können. Da hätte man dann eine schöne blöde Fieber gehabt, wa? Vorsicht, da ist noch so ein Dreckeimer. Du kriminelle Glüder. Diese Marsmenschen sind prima Watschenmänner, ey. Ja, die heben aber ungern Watschenmänner ab. Ich meine, sie sind denn oft mein, also ab und an schon mal prima Watschenmänner. Ja, ziemlich blöde sind sie vor allem. Vielleicht waren sie blöd. Wie Kronan der Barbar. Wo man dann so mit Schaumgummikeulen auf sich einschlägt gegenseitig. Ja, dann schnall dich mal an jetzt. Ich würde jetzt also wirklich nochmal nachdrücklich darum bitten, dass erstmal Küssen eingestellt wird. Ich werf mal die Kaffeemaschine an. Und jetzt hast du geschafft. Und jetzt kannst du dich beruhigt schlafen legen. Nee, wir müssen jetzt starten wegen der Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, ja, dann bist du morgen Kommander Fiebig. Na gut, Frau. Ja, will ich erstmal nicht widersprechen. Ja, prima. Das wäre nämlich eine verdammt prekäre Situation. Ja. Und was mich betrifft... Dass du in der Situation bist, wo jemand denken könnte, du bist blöde. Ach so, du denkst, ich bin blöde, oder? Ich wollte jetzt erst nur bloß ein Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Ja, dein IQ von 1,7. Oh, so viel? Ja, und jetzt werden wir mal versuchen, die Triebwerke... Jetzt aus dem Stand zum Laufen zu bringen, so richtig kavalierstartmäßig. Und dann nix sie weg hier. Ach, das ist aber auch eine prima Idee. Ja, ich will nämlich endlich nach Hause. Ja. Wir düsen seit Monaten hier sinnlos durchs All. Aber andererseits in gewisser Weise auch zweckfrei, ne? Ja, völlig. Sag mal, eigentlich müsste man mit diesem Raumgleiter doch auch Zeitreisen machen können. Ja, wollte ich dich gerade fragen, weil du ja eher die Fachfrau bist. Noch so eine Bemerkung, du fliegst raus. Ja, das war jetzt wieder also so moralisch wert. Das hätte ja nicht nötig sein müssen. Nicht? Mir hätte ja so eine ganz funktionale Bestimmung gereicht. Naja, bald sind wir wieder zu Hause und dann rufst du erstmal. Naja, auf jeden Fall gleich 30 nackte Feger. Pfui. Ui. Wie bitte? Ui. Nee, ich meinte deine Freundin. Du musst mit dem, was du so zu erzählen hast, auch ein bisschen sparsamer umgehen. Gut. Tja. Ja? Alles in Butter. Dann können wir jetzt starten. Die Triebwerke springen nicht an. Das ist sehr schade. Muss doch irgendwie gehen. Aha, und wie? Na, ich weiß auch das nicht. Das ist nicht schön. Vielleicht musst du raus und anschieben. Ja? Oder? Ja, kannst du. Na gut, ich nehme das erstmal so ab, klingt ja ganz einleuchtend. Nee, war nur ein Scherz. Das ist schön. Ja, in Wahrheit ist es wegen diesem achtbeinigen, grünpelzigen Viech, was dir gerade den Rücken rauf krabbelt. Hui! Jetzt aber ein Schreck gekriegt. Volle Kanne jetzt. Die Drohne. Also hast du auch Angst, dass die Maschine durchbrennt oder so? Nee, ich habe Angst, dass sie kalt wird. Hey, was sind denn für Paviane? Space Streakings heißen die, völlig abgedrehte Japaner, die sich marodierend und brandschatzend durch die Weiten des Weltalls bewegen, kann man sagen, den Kopfhörer klappt. Und hört ihr das? Das ist, wenn die Kopfhörer, wenn da was runterfällt. Ey, wir haben noch Vorfahrt gehabt, was soll denn das? Kinder, macht mich nicht fertig hier. Was ist denn kaputt? Jetzt hier? Nee, will nicht. Die Steuerung versagt. Das ist ja ärgerlich. Ey, Scheiße, wir treiben ins All. Da muss ich mir mal hier irgendwie Gedanken machen. Aber ich weiß nicht, Gedanken machen hilft vielleicht alleine auch nicht. Diese Space Rock haben uns die Ruder abgeflogen. Mir liegt's nicht. Was machen wir denn jetzt? Da habe ich jetzt mal Spaß. Sind da schöne Aussichten. So, das ist hochinteressant. Wir sind im Grunde eigentlich noch in einer Zukunftswoche. Funktioniert die Musik wenigstens? Das Radio? Sehen, ob funktioniert. Mach mal an. Funktioniert. Es weihnachtet sehr. Durch den Schnee, wie ein Cabriolet, wir singen laut wie 17 Mann und haben einen Tee, da ist auch schon Radio drin, mein Gott, was ist mir feind? Und doch dann der Weihnachtsmann, dann sagen wir ihm Bescheid, ja, Kinder will schon das Bier und Rum mit Tee, Autofahren ist total 17 war so schön, ja, Weihnachtsmann, du bist nicht okay, scheiß was auf die Weihnachtszeit und trinken uns im Schnee. Drüber sind vom E-Wald, auf dem Kreis der See, wie ein kaputter durch den Meter hohen weißen Schnee. Sein Bullentrecker spritzt, dann ist der Motor breit. Er kriegt uns nicht vom Hut, der Kotz und ist nicht befreit. Ja, Kinderbild, schon das Bier und Rum mit Tee. Autofahren ist im Tran, 17 war so schön. Ja, Bullenschwein, sei doch mal okay. Scheiß uns auf den Bullenjob und trinken wir uns im Schnee. Wir wurden an den Brückenpfeiler schnöde Wetter, die und aus dem Wack geschüttelt. keine Zeit. Und kommt dann der Sensemann, dann sagt er ihm Bescheid. Ja, Kittelbell, schönes Bier und komm mit Tee. Autofahren, Bahntran, 17 Mal so schnell. Sensemann, Sensemann, du bist nicht okay. Bevor wir nun zur Hölle fahren, trink mit uns im Schnee. Dann trink mit uns im Schnee. Dann trink mit uns im Schnee. Trink mit uns im Schnee. Liebe Menschen an den Radiogeräten, wer mich jetzt von der einen Seite des Radios hört, der wird gleich das Vergnügen haben, von der anderen Seite des Radios Stefan Schwarz zu hören. Guten Abend. Guten Abend, wir sind jetzt hier im Expertengespräch befindlich und wen das, was Stefan Schwarz erzählt, nicht interessiert, der könnte da auf die Boxen Kissen legen und könnte dann nur meine Fragen hören, die durchaus auch erhellend zum Thema beitragen sollen. Wie gesagt, mir gegenüber sitzt jetzt Stefan Schwarz, der ein, man könnte sagen, degenerierter Spross einer uralten Reisebürokratie, die weit zurückreicht bis ins 15. Jahrhundert. Er ist jetzt immer noch in der Tourismusbranche tätig. Am Ball. Als was? Laton. Als Laton? Am Ballaton. Am Ballaton. Ja. Wir haben unseren Spaß. Wir sitzen manchmal da und spielen Wort. Das war's. Ja, wir müssen jetzt aber aufs Thema kommen. Ja. Nun, kurz zu mir. Ja, kurz zu dir. Du bist ja jetzt Besitzer des so erfolgreichen Reiseunternehmens. Ja, ich habe ein kleines Busunternehmen, Columbus Tours. Ja. Und mache verschiedene Kurzreisen, Bildungsreisen. Wir bieten an. Und habt ein überschauliches, schmal gefächertes Spektrum an verschiedenen Reisen. Ne? Ja, zum Beispiel Bildungsreisen in die Stadtbezirksbibliothek Friedrichshain, die. Das ist eigentlich unser großer Renner unter den Bildungsreisen. Die werden auch gerne wahrgenommen. Ja, dann haben wir natürlich noch was ausgesprochen Exklusives, Premierreisen, Präsidialreisen kann man sie auch nennen. Die Präsidialreisen. Gehen, da fangen wir an. Wir fahren raus mit den Bussen zur Autobahnabfahrt Stolpe und die Mitreisenden haben die Möglichkeit, sich dort vor dem Ortseingangsschild Stolpe fotografieren zu lassen. Natürlich gegen ein Entgelt. Ja. Die Benutzung der Toiletten ist allerdings kostenlos. Ja, dann geht es aber gleich wieder dann zurück. Also mit einheimischer Bevölkerung wird da weniger kontaktiert. Nein. Das ist auch nicht so ein Zweck der Reise. Wir haben sind auch noch, was nicht so gut gelaufen ist, waren die... Wir haben vor kurzem jetzt gerade zum fünften Jahrestag der Maueröffnung haben wir Lutz-Reisen nach Rathenow, aber das ist gefloppt leider. Wurde nicht von der einheimischen Bevölkerung hier kaum angenommen. Ja, das ist sehr schade. Ansonsten wollen wir jetzt zum Thema kommen, wie man denn souverän, cool und sicher eine fremde Stadt, in der man sich zum ersten Mal befindet, die man möglicherweise aus Bildungs- oder aus rein touristischen Zwecken aufsucht, wie man die Herzen ihrer Bewohner im Sturme erobern kann, wie man Vertrautheit herstellen kann, wie man sich eine fremde Stadt, in der man noch nie war, aneignen kann, wie man sich da sicher, nicht auffällig, aber doch die Herzen der Menschen öffnend und auf Sympathie stoßend bewegen sollte. Ja. Nun gibt es ja in der Geschichte große Reisende, ja, die aber, wenn man ihr Ende betrachtet, allzu oft gescheitert sind, ich möchte mal weil sagen, sie viele elementare Grundregeln eigentlich nicht beachtet haben. Sie haben, und das ist eigentlich eine gelungene Überleitung, sie haben alle einen Kardinalfehler gemacht, was natürlich im Bereich ihrer Tätigkeit selber lag. Es waren die Päpste des 15. Jahrhunderts. Die haben ja heute noch ein sehr bestrickendes Ritual, sich einer fremden Stadt anzunähern. Ein Ritual, das seltsamerweise hauptsächlich sie pflegen, das unter den Reisenden, unter den sonstigen Reisenden kaum verbreitet ist. Trotzdem, wenn man sich den Erfolg, den Päpste dann in den jeweils besuchten Städten haben, doch zur Nachahmung reizen könnte. Sie steigen aus dem Flugzeug und küssen den Flughafenboden. Ja, das ist, nennen nun Päpste sind natürlich der Tradition mehr verpflichtet als der Normalbürger. Und der Normalbürger ist vielleicht diesem Brauch etwas abgeneigt, weil er sich unter Umständen in der Geschichte auskennt und weiß, was mit einer Reihe von Päpsten geschehen ist, die diesen Brauch auch gepflegt haben. Meinst du die schmerzliche Erinnerung ans 12-Kaiserjahr 1436? Ja, das 12-Päpste-Jahr, das Avignoner 12-Päpste-Jahr, die Päpste, die damals auf der Rückreise waren in Avignon, auf dem Flughafen, den es ja damals schon gab in Avignon, ausgestiegen sind und den Flughafen Asphalt geküsst haben. Allerdings direkt auf eine dort befindliche Bodensteckdose getroffen das sind. Das hätte ja noch halbwegs gut ausgehen können, wenn es denn bei trockenen Lippen geblieben wäre. Dem war nicht so, sondern die Päpste durchaus ein Zeichen ihrer Inbrunst und der innigen Verbindung haben natürlich den Zungenkuss gepflegt. Eine Maßnahme, die in Zusammenhang mit einer Bodensteckdose ausgesprochen tragische Konsequenzen zeigen muss, nicht zu empfehlen ist. Insofern, wer heute versuchen sollte, Flughafenböden zu küssen, sollte sich vergewissern der Tatsache, dass keine Bodensteckdose in der Nähe ist. Er sollte den Mund geschlossen halten und die Lippen vorher trocken wischen. Das will ich meinen, ja. Wir wollen zu weiteren großen Reisenden in der Geschichte kommen. Das sind natürlich historische Persönlichkeiten nicht zuletzt deswegen, weil sie viel herumgekommen sind. Napoleon hier einer von diesen. Seine Reiseerfahrungen sind nicht immer die besten gewesen. Ich erinnere an Moskau. Dort wurde ihm ein ausgesprochen heißer Empfang bereitet. Mhm. Er hat allerdings von Moskau selbst dadurch dann weniger gesehen. Moskau ist ja niedergebrannt. Vielleicht zur Erinnerung, die Moskauer selbst haben es vorgezogen, ihre Stadt zu verlassen und niederzubrennen. Ja. Vielleicht, weil Napoleon mit allzu vielen Freunden unterwegs war, auch etwas, worauf man achten sollte. Man kann sich natürlich in einer Stadt am besten allein umsehen. Napoleon war mit vielen Freunden unterwegs und das hat wahrscheinlich selbst die berühmte russische Gastfreundschaft überstrapaziert. Mithin ihm den Zugang zur Stadt. Also man sollte schon, wenn man mit Freunden unterwegs ist und ein bisschen Radau macht, sollte man darauf achten. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man eine Stadt betritt und dort werden Schächte geflutet, Brücken gesprengt und Hochöfen niedergefahren. Das ist immer ein Zeichen dafür. Hier ist man nicht willkommen. Hier wird man offensichtlich etwas beargwöhnt. Ja. Ähnlich ist es übrigens auch Adolf Hitler gegangen, der ja, wie wir wissen, nie ohne seine Heeresgruppe Mitte reiste. Und mit den kaum authentischen Eindrücke aus den Bevölkerung gewinnen konnte. Nicht so gab. Ja, wir wollen vielleicht noch zu einem wichtigen, immer wieder vernachlässigten Punkt des Reisens in fremde Städte kommen. Wie man es sich erleichtern kann. Ganz wichtig ist zu beachten, den Geltungsbereich von Orden und Ehrenzeichen. Ja. Du als erfolgreicher Reiseunternehmer weißt, wie man sich da am besten anstellt. Da gibt es Anlaufstellen in den meisten Städten. Orden können einem viele Türen öffnen, allerdings nicht überall. Und man sollte sich im Zweifelsfall, wenn man Träger von Orden oder Ehrenzeichen ist, an die nächstbeste Ordensschwester wenden. Die kann einem dann sagen, ist das hier der Geltungsbereich von verschiedenen Medaillen und Ehrenzeichen? Ein Stichwort, Großer Stern der Völkerfreundschaft ist in sehr vielen Ländern hoch angesehen. Man kann dort vorne rangehen, bei Schlangen zum Beispiel. Ja. Und hat auch andere Vergünstigungen. Weniger günstig ist es, mit der Theodor-Körner-Medaille zu reisen. Ja. Die praktisch nur in Westgrönland größeres Aufsehen erregt und ansonsten eher mit Missachtung bestraft. Also nicht nur Westgrönland, sondern man kann eigentlich mit der Theodor-Körner-Medaille, wenn man schon mit ihr reist, dann vertrauensvoll in Gegenden reisen, in denen vielleicht, sagen wir mal, 2-3 Einwohner auf 1000 Quadratkilometer kommen. Da ist man dann willkommen, weil man erspart den Leuten auch einfach den Weg, wenn sie sich mal mit jemandem unterhalten wollen. Wie ist es denn mit den Nationalpreisen 1., 2., 3. Klasse bestellt? Nationalpreise sind eigentlich an und für sich Ehrenzeichen, die hohes Ansehen genießen. Allerdings kommt es da oft zu Verwechslungen, was die Wertigkeit des Nationalpreises betrifft. Gerade in afrikanischen Ländern, Entwicklungsländern, die eine Alphabetisierungskampagne durchlaufen. Dort verwechselt man das häufig und ein Nationalpreisträger erster Klasse wird als minderwertiger angesehen als ein Nationalpreisträger als dritter Klasse, der gilt quasi sitzen gebliebener. Gebildeter, ja, ja. Das auf alle Fälle. Wie gesagt, also es Bundesverdienstkreuz? Bonn. Bonn und da ist Umland. Wer? Bonn, ja. Bis hin zum Schwarzwald auch. Ja, Bodensee. Aber nicht viel weiter. Nicht viel weiter. Ja. Ich meine, es gibt nur ganz wenig Leute, um das jetzt nochmal zu nennen, die ganz voraussetzungslos eine Stadt besuchen können und dort also bereichert, gleichwohl sie sich dort benehmen konnten, wie sie wollten, bereichert zurückkamen. Das sind Besucher des Kernforschungszentrums Dubna, ja, die auf alle Fälle bei jedem Besuch angereichert zurückkommen nach Hause. Strahlende Gesichter. Ja. Stefan Schwarzig, danke dir für dein unerwartetes Erscheinen hier im Studio. Kursorischer Überblick, den wir hier zu geben vermochten. Ja, ich denke, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Wir, so gut es hier lang, haben das unsere getan. Ja. Ich würde mich an der Stelle von dir verabschieden. Tschüss, Stefan Schwarz. Hallo nach Deutschland. Ich ging einmal durch Moskau, da war ich nicht allein. Mit mir ging noch ein Herr, der kam aus Bonn am Rhein. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Herr vom Rheine prüfte zwei Häuser vorn und hin. Er klopfte an die Wände, ob's nicht Attrappen sind. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Ein Schutzmann wollt den Herrn aus dem Verkehrsstrom retten. Da lief der Mann davon, aus Angst er kämen Ketten. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Herr sah auf der Straße ein Mädchen gehen und lesen. Er dacht, sie liest den Krimi, es ist Goethes Faust gewesen. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Den Wodka hielt der Herr vom Rheine nicht für echt. Er trank den halben Liter, davon wurde ihm ganz schlecht. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch mit meinem Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Wodka warf den Herrn von Bonn am Rheine um. Seitdem ist dieser Mann schon nicht mehr ganz so dumm. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Fritz-Info. Abkommen. Der frühere US-Präsident Carter hat bei seinen Vermittlungen im Bosnien-Konflikt einen Waffenstillstand erreicht. Beide Kriegsparteien sicherten zu, ab dem 23. Dezember die Kämpfe im ganzen Land einzustellen. Bereitschaft. Das Bundeskabinett hat sich im Grundsatz geeinigt, der NATO mehrere Tornado-Kampfflugzeuge für den Einsatz in Bosnien zur Verfügung zu stellen. Die Maschinen sind für den Einsatz gegen radargelenkte Luftabwehrraketen der bosnischen Serben ausgestattet. Angriffe. Russische Interventionstruppen haben ihren Vormarsch auf die tschetschenische Hauptstadt Grozny fortgesetzt. Sie stoßen allerdings auf heftigen Widerstand. Bilanz. In den ersten 9 Monaten des Jahres wurden fast 1000 antisemitische Straftaten in Deutschland registriert. Das teilte die Bundesregierung mit. Der schwerste Vorfall war der Brandanschlag auf die Synagoge in Lübeck am 25. März. Zwischenfall. Sicherheitsbeamte haben einen Mann vor dem Amtssitz von US-Präsident Clinton niedergeschossen. Es handelt sich um einen Obdachlosen, der sich geweigert haben soll, sein gezogenes Messer fallen zu lassen. Wetter. Temperatur zurzeit 0 Grad, nachts Gletterbildung bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Tagsüber gebietsweise Regen oder Schnee bei Werten zwischen 1 und 3 Grad. Verkehr. Ja, erst eine Auflösung. Die gute Meldung zuerst. Berlin-Lichtenberg, der Kreuzungsbereich Herzbergstraße, Siegfriedstraße ist wieder frei befahrbar. Und dann die Wartezeiten an der Grenze zu Polen. A12 Frankfurt-Oder bis zu 35 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw. Kraftfahrer Richtung Frankfurt-Oder werden gebeten, die A12 an der Abzweigstelle Storke zu verlassen und die U2 zu nutzen. Frankfurt-Stadtbrücke 2 Stunden für Pkw, A15 Forst bis zu 35 Stunden für Lkw, B97 Guben bis zu 50 Stunden für Lkw, der Zollhof ist geschlossen, und B166 Schwedt bis zu 30 Stunden für Lkw. Schwarze Grillen kreisen über Kreuzberg. Fritz präsentiert The Black Crowes. The Black Crowes. Live in Berlin, 25. Januar in Höchstnitz. The Black Crowes, live in Berlin. Mittwoch, 25. Januar in Höchstnitz. Präsentiert von Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, jetzt kann eigentlich langsam lostelefoniert werden. Ich weiß ja nicht, ob das Thema aus dem Expertengespräch klar geworden ist. Ich hoffe, es ist klar geworden. Es lautet heute, wie verhält man sich, wie eignet man sich an, wie erobert man eine fremde Stadt, in der man zum ersten Mal ist? Wie vermeidet man es, als dämlicher Tourist mit einem Anlass Reisenbüchlein und einem Stadtplan unter den Arm die Sehenswürdigkeiten nur abzugrasen und sich der Gefahr ausgesetzt zu sehen, dass alle Einheimischen mit ihren Fingern auf einen weisen? Eine Situation, in die man ja hin und wieder kommen kann, wenn man sich in fremde Städte begibt, der sollte begegnet werden. Und dem ist die heutige Sendung gewidmet. Alle Menschen, die Erfahrungen haben mit fremden Städten und mit einem besonders coolen und souveränen Auftreten und Umgang mit diesen, die könnten dann hier anrufen. Und all denen, die das eben nicht haben, die unter bestimmten Verklemmungen leiden und denen ich mich durchaus so ein bisschen zurechnen würde, wobei ich es beim letzten Mal relativ clever angestellt habe, die sollten aufmerksam zuhören, weil man vielleicht wieder einiges lernen kann. Die Telefonnummer, das eigentlich klar. Wir senden ab UKW, könnt auch. Nee, das ist nicht die Telefonnummer, das war jetzt die Frequenz. Warte, die stimmt doch nicht. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 74 81 110. Na, wiederhole ich vielleicht nochmal. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Die ganz Cleveren rufen ja immer schon so kurz zum Ende der Nachrichten hin an, weil dann haben sie die Gewähr, tatsächlich auch durchzukommen. Mal sehen, wen wir da haben. Tag, wer bist denn du? Ah, jetzt ist er nicht mehr stumm. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, hier ist Lars. Lars, Tag Lars. Ja. Oh, du. Hallo. Ja, bin ich ja ganz froh, dass ich endlich mal den Jürgen sprechen kann. Ja, das ist schön. Ihr seid offensichtlich eine Reisegruppe? Ja, und das geht doch heute um Reisen in fremde Städte. Reisen in fremde Städte. Und vor allen Dingen, wie man es anstellt, in einer Art und Weise, die dann im Nachhinein nicht als besonders dämlich zu qualifizieren wäre. Ja, na, da kann ich leider nicht viel sagen, weil du bist eher sehr klug angestellt habe. Ja, ach, na, ist ja schön. Ja, ja, darum geht's ja auch. Wie stellt man es klug an? Ja, na, ganz einfach, indem man sich nicht unbedingt als besserwisserischer Deutscher vorstellt, sondern natürlich ganz locker als Weltbürger, wie Lessing sagte. Und da sagst du, Tag, Lars, Weltbürger. Und dann ist es dann ist es schon alles erledigt? Nein, natürlich nicht. Man ist ja multikulturell und vor allem polyglott. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Echt? Du bist Polyglott? Ja. Bist du dir ganz sicher? Ja. Ja? Welche der wichtigen Weltsprachen beherrschst du denn? Na, die wichtigste. Also Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch? Latein und die ganzen Sprachen, Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch, sind alle aus dem Latein übernommen. Ach, Sweetheart, na dann musst du jetzt aber schnell übersetzen. Quid quittet est timeo oder nas et dona ferentes? Ja. Leider bin ich nur ein Primus inter pares, genauso wie du in Japan. Nicht alles kann man wissen. Aber du meinst mit In vino veritas, da kann man schon die Herzen. Ja, wir haben heute einen wunderbaren Glühweinabend. Ja. Und insofern haben wir festgestellt, dass im Wein sehr viel Wahrheit liegt. Ja, also bei euch in Glühvino veritas. Sag mal, welche waren denn so die wichtigsten Städte, die du gewissermaßen in deiner ausgesprochenen Polyglottheit erobert hast? Also, vor 89 waren das vor allem die sogenannten RGW. Im Westen sagte man Comic-Con-Staaten. Ja, nee, ich will ja jetzt nicht. Nein, ich würde versuchen, auf Städte zu bringen. Also jetzt nicht, was du so an Staaten und Landschaften erobert hast, sondern vielleicht ganz konkret Städte. Gut, also vor 89 waren das Prag, das westliche Paris, das östliche. Du lass mich mal bei Prag raten. Das wird doch wahrscheinlich, wirst du versucht haben, deine Polyglottheit insbesondere im Ufleco unter Beweis zu stellen. Das ist richtig. Ja? Warst du auch schon da, ja? Ja, wobei da kann man nur sagen, das war ja fest in DDR-Hand. Ja, das ist richtig. Aber. Ja, also 90% der Menschen trugen doch so einen Hirschbrüllbeutel, Kletterschuhe und einen Parker. Ja, ist richtig. Ja? Ja. Da brauchte man nicht unbedingt Latein. Das ist richtig, ja. Ja, da hat man ab und an Pivoy gesagt. Ja. Ja, und dann weiter über Lok Leipzig philosophiert. Ja, manchmal auch Schei gesagt. Oder was gesagt? Schei. Chai, ja. Da ist in Tschechien ja, auch Tee. Ja, das kam aber eher selten vor, oder? Naja, vormittags war ein Tee auch ab und zu angesagt, um den Kater ein bisschen zu beseitigen. Welche Stadt hast du denn nach Maueröffnung besonders beeindrucken können und im Sturm erobert? München? Nein, also im Sturm erobert nicht, aber ich hatte das Glück. Kam da von hinten München? Nein, Münster. Das ist eine Stadt, wo auch 1648 unter anderem der Westfälische Frieden unterzeichnet wurde. Die andere Stadt hieß Osnabrück. Ja. Aber ich. Und das waren also so. Ich wollte. Oh, der Beifall. Sag mal, ich will nur mal zwischenfragen. Der Beifall galt dir, wa? Ja. Oder? Du bist im Moment ja nicht so gut drauf. Ja. Ja, mach weiter. Ja. Ja, ich wollte erzählen, ich hatte das Glück, dass ich 1992 mit einer Reisegruppe über die Universität, ich studiere an der Humboldt-Universität, Geschichte und Germanistik, nach Israel fahren konnte. Und das war wirklich eine ganz besondere Sache. Und sag mal, jetzt mal, darf ich noch zwischenfragen? Ja. Gerade in Bezug auf dein Studium, hat der Hintergrund so hämische Lacht, hat das was zu bedeuten? Ja. Das ist schön, dass es was zu bedeuten hat. Könntest du mir jetzt noch sagen, was es zu bedeuten hat? Na, nur wenn es sein muss. Ich wollte eigentlich jetzt über Jerusalem, weil ja über Städte. Müsste sein. Ich finde immer, dass man immer über Gegenstand reden soll, aber Kontext klären. Ja? Ja. Ja. Und dein Kontext ist jetzt die Reisegruppe. Dieses Klatschen. Ja? Ja, na, das war ja nur, weil du mir besonders pfeffrig gegeben hast, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Nein, nicht, dass du jetzt beleidigt bist. Nein, bin ich gar nicht. Nein, weil war nicht. Überhaupt nicht. Also, wahrscheinlich war der Beifall auch mehr uns beiden gewidmet. Ach, jetzt lenk hier nicht ein, mach keine Kompromisse, der galt dir. Nee, warum haben die gelacht, als du vom Studium geredet hast? Na, weil sie das Ähnliche oder beziehungsweise das Gleiche studieren wie ich. Nicht alle, aber einige. Ach, und ihr hört jetzt seminargruppenweise Sprechfunk? Ja. Das ist ja schön. Ja, Seminargruppen gibt's ja leider nicht mehr. Im Grunde können wir das ja richtig als klassisches Seminar durchziehen. Du erzählst jetzt zu Jerusalem und in der Zwischenzeit könnte sich ja vielleicht jemand auf ein Chorreferat vorbereiten, der versucht, sämtliche deiner Jerusalem-Thesen zu widerlegen. Ja, aber zu widerlegen gibt's da wenig. Also naja, der dann wenigstens sich auf andere Quellen bezieht. Auf welche Quellen meinst du jetzt? Ja, ich weiß ja nicht, auf welche Quellen du dich beziehst. Na, ich beziehe mich natürlich auf vor allem die Primärquelle Bibel. Auf die Bibel und auf deine Erfahrungen. Ja. Und ansonsten wird, meinst du, die Literaturliste eher kurz bei dir? Nein, ganz im Gegenteil. Nee? Also das heißt, du hast, wenn du jetzt gleich über Jerusalem reden würdest, ja, die eine oder andere Fußnote und den einen oder anderen Literaturverweis. Ja, aber im Gegensatz zu Stefan Heim bin ich nicht der Meinung, dass die DDR nur eine Fußnote in der Weltgeschichte war. Du kommst aber auch schön ins Assoziieren, wunderbar. Ja. Jetzt müssen wir aber zurück zu Flavius Josephus. Ja, Masada haben wir auch besucht. Prima. Ja. Ja. Na und dann. Darüber hat ja Flavius Josephus einige Thesen aufgestellt, die man natürlich, naja. Naja, wobei ja neuere Forschung besagen, dass. Soll ich jetzt. Nö, soll's nicht ergänzen. Ich wollte auch nur ein bisschen so kicken lassen. Ja. Ja. Neuere Forschung. Besagen das. Nee, musst du nicht ausführen. Gut. Sondern du musst jetzt nur sagen, wie dir gelungen ist, dich in Jerusalem besonders unauffällig zu verhalten. Na, die Ursprungsfrage war ja, warum ich Jerusalem im Sturm erobern konnte. Ach so, ja. Weil du Flavius Josephus in der Hand hattest, ne. Ja. Gut, weiter. Und gerade Jerusalem ist ja nicht einfach im Sturm zu erobern, diese multikulturelle Gesellschaft. Ja, und wobei jetzt das Erobern doch einen Beigeschmack von Wahrheit kriegt. Wir sollten vielleicht doch lieber sagen, aneignen oder sich verhalten genau. In. Als Deutsche sollten wir da vorsichtig sein mit Erobern, das ist richtig. Die Kreuzritter waren ja auch schon in Jerusalem. Ja. Aber also wir können uns mal von vornherein einigen darauf, dass unser Sprachgebrauch in Bezug auf Erobern nicht imperialistische meint ist. Und ja, nicht genau. Annexionistisch. Ja, Also diese konnotative Bedeutung wollte ich jetzt nicht anführen. Ich quäl mich hier mit dem Annexionist. So meinte ich das jetzt. Ich quäl mich hier mit dem Annexionistisch rum und du sagst so nachlässig, ja, ja, ja. Das wäre ein Beifall gewesen übrigens ja, an die Runde. Ja? Ja, der Beifall galt diesmal ausnahmslos dir. Ja, das ist mir klar. Ich habe ihn ja auch laut und deutlich eingefordert. Gut, ja. Also langsam taust du auf, du wirst immer lockerer, immer besser. Das kommt an. Sehr schön, wenn man ein solches Feedback hat. Ja, na jeder Mensch braucht Feedback. Ja, das Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist es. Gut, wir müssen jetzt zurück zu Jerusalem. Wir verhölzern beide wieder im Gespräch, aber wir lassen es uns nicht anmerken. Ja, soll das heißen, du willst mich jetzt rausschmeißen? Nein, keinesfalls. Denn, ich würde dich nur... eine Reise wert. Also nicht nur Paris ist eine Messe wert, auch Jerusalem eine Reise. Ja. In diesem Sinne wollte ich dir empfehlen, unbedingt mal nach Jerusalem, nicht nur nach Jerusalem, Israel insgesamt, der See Genezareth ist sehr sehenswert, Tel Aviv als Hauptstadt, ja, als ehemalige Hauptstadt, zu DDR-Zeiten wurde uns ja mal eingeredet, Tel Aviv sei die Hauptstadt. Die eigentliche Hauptstadt Israels ist natürlich Jerusalem. Ja. Dann die ist eine Multihauptstadt. Ist sehr sehenswert, sehr imposant, sehr... Ja, jetzt sollst du aber, du jetzt redest aber wie ein Reiseprospekt. Ach so. Ja. Na, das tut mir leid. Ich wollte dir eigentlich erzählen, wie ich Jerusalem im Sturm erobert habe. Ja, genau, das sagst du jetzt zum vierten Mal. Nur in Prag gibt es sehenswerte und... Auch Jerusalem hat seine Kneipen, meinst du? Das wollte ich damit sagen. U Flecku. U heißt ja eigentlich Zum, nicht? Ja. Genau. Ja, und insofern jetzt hast in Jerusalem... Ja, jetzt hast du wieder ein ziemliches Maß an Polyglottosität unter Beweis gestellt. Ja, denn das Jerusalemer Kneipenviertel, man muss dazu sagen, die Biere sind da etwas süffig und... Koscher. Ja, koscher sind die Sachen alle. Ja. Nee, ich wollte jetzt gerade Bier. Gut, weiter? Ja. Ja. Und in diesem Falle würde ich empfehlen Reisenden, die nach Jerusalem kommen wollen, Weine. Ja, und israelischen Wein trinkend erschließt man sich dann auch die Herzen der einheimischen Bevölkerung. Das wollte ich sagen. Ja? Doch, bist du denn? Das war Widerspruch, aber meine Meinung ist, über diesen Wein erobert man die Herzen aller Israelis. Na, dann können wir jetzt doch noch Chorreferat machen und den Widerspruch schnell zu Wort kommen lassen. Einverstanden? Einverstanden. Was sagt die Seminargruppe? Ach, die wird ja nicht gefragt. Ja. Ja? Die wollen doch alle ihren Schein haben. Ja, genau. Die brauchen einen Beleg. Nee, ich denke schon, dass in Israel, also auch gerade in Jerusalem, die Leute sehr verschlossen sind. Und über den Wein kann man sich eine kleine Schicht erobern. Ja. Wir waren dort wirklich auch zu Besuch bei Leuten und so. Es war schon nicht schlecht, aber letztendlich die Probleme werden immer stehen bleiben. Sag mal, wie würdest du denn die Schicht charakterisieren, die man sich weintrinkend erobern kann? Ephraim Kishon-mäßig. Also du meinst jetzt nicht eher Kishon selbst, sondern die Objekte Kishonscher Beschreibung? Die Objekte und seine Umgebung, ja, und seine Leser, obwohl die Schicht ist breiter, die Leserschicht. Ja, na, die Leser, die dürften ja nicht die unsympathischsten sein, oder? Das denke ich auch, ja, ich lese ihn auch. Ja, und vielleicht kann man sich auch mit einer schmalen Schicht zufrieden geben, man muss ja nicht das ganze Land im Sturm erobern. Ja, ich meine, ist das mit einer Sendung ja ähnlich, nicht? Nee, erobern wollten wir ja so. Ja, genau, ja. Du meinst, dass ihr auch eine schmale Schicht seid? Naja, ich denke schon doch. Aber dafür treu. Dafür sehr treu. Das ist schön. Was will man denn? Bei solchen Sekten ja auch immer üblich. Ja. Außerdem kann immer nur eine kleine Schicht intellektuell sein, ja, und. Wir wollen mal nicht Sekte sagen, sonst gibt's ja gleich Ärger mit der evangelischen Kirche. Ja, wir wollen auch nicht, dass du Ärger mit deinem Intendanten bekommst, mit Herrn Rosenbauer. Ist es denn noch der Intendant? Ist noch der Intendant. Wieso? Weil ich in letzter Zeit nicht ausdrücklich darauf hingewiesen habe? Ja. Dann werde ich das an der Stelle machen. Der Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg heißt immer noch Herr Rosenbauer. Ah, das freut mich. Ja, das freut mich eigentlich auch. Ja? Wobei man jetzt immer nicht weiß, wenn man dann so als niedere Charge sowas sagt, ob das jetzt geheuchelt ist ins Ohr des Vorgesetzten oder ob es ernst gemeint ist. Aber das ist ja nicht unser Problem, das Problem von Rosenbauer, wa? Ja. Soll er sich mal einen Kopf machen? Intendanten, die sich einen Kopf machen, ist ja auch nicht allzu häufig, ist eine Herausforderung. Ja. Schafft er es ja noch zum ARD-Vorsitzenden. Herr Pflug will ja demnächst aufhören und dem Bayern... Ja, könnte ich mir dann übergeben. Vorstellen, dass das auch die Position des ORB in der ARD deutlich stärken würde. Ja. Ja, also insofern drücken wir ihm die Daumen im Rosenmauer. Stärkt es natürlich auch deine Position. Davon wollte ich jetzt nicht so direkt reden, aber ich würde auch eine Hoffnung an eine zukünftige Karriere von Rosenmauer knüpfen. Na, wir knüpfen vor allem Hoffnung an deine Karriere, weil wir hören deine Sendung sehr gerne, ohne dass wir uns jetzt einschleimen wollen bei dir. Wir sind kritische Hörer, aber kompetente Hörer. Das hast du wunderbar gesagt. Du merkst, jetzt sind so die Passagen, da falle ich den Leuten kaum ins Wort. Dann müsste ich eigentlich weitermachen. Ja, also im Grunde, wenn du jetzt den Ehrgeiz hättest, lange zu reden, ohne dass ich was sage, dann reicht es eigentlich, eine Eloge auf diese Sendung zu halten. Eine 5 Minuten zum Beispiel. Na gut, ich fange jetzt mal an, ja? Na, jetzt ist zu spät. Da sollte man, das muss man schon selber wissen, ja? Danke ich euch für euren Anruf. Ja. Und grüß mal da die restliche Seminargruppe. In welchem Semester seid ihr denn alle so ungefähr? Ja, wir müssen eigentlich schon fertig sein. Das ist so 10. bis 12. Semester. Oh. Und was studiert ihr nochmal genau? Wir studieren Geschichte und Germanistik. Und Musik. Ach, und Musik? Ja. Geschichte, Germanistik. Sollen wir dir zum Abschluss noch ein kleines Weihnachtslied singen? Ich überlege, ob es jetzt ein Weihnachtslied sein soll oder vielleicht was anderes. Was habt ihr denn so im Repertoire? Na, was hättest du denn gern gehört? Könnt ihr zum Beispiel Smells Like Teen Spirit? Oh nee, Nirvana ist hier nicht so stark angesagt. Wobei, Nirvana, aber das müsste doch jetzt... Vielleicht von den Beatles? Was wollt ihr singen? Was, Michelle? Hallo? Na los, singt! Fröhliche Weihnacht überall, schön ist durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtsduft, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, schön ist durch die Lüfte froher Schall. Ach Kinder, das habt ihr aber schön gesungen. Die jungen Damen, da sind das die Musikstudentinnen? Ja. Ja? Sag mal, könnt ihr denn vielleicht hier meine Abschlussmelodie, diesen Schubert? Guten Abend. Oh ja, das ist ein... Das wäre natürlich schön und eine Herausforderung. Fremd sind wir ausgezogen. Fremd sind wir eingezogen. Umgekehrt. Ja, umgekehrt. Macht nichts. Ja. Ja? Was sagen die Damen da? Könnt ihr das singen? Hier wird gesagt, nur mit Pianisten, aber... Der ist jetzt leider gerade nicht anwesend. Der unterzeichnet gerade... Also ich kenn's auch. Ja, gut. Naja, dann freue ich mich über das Weihnachtslied von den Beatles da. Vielen Dank, ja. Tschüss, viel Spaß noch. Ja, danke, dir auch. Ja, danke, tschüss. Ja, tschüss. So, wer bist denn du da? Hallo. Hallo. Hier ist der Klaus aus Berlin. Tag, Klaus. Ich habe gedacht, ich habe mich jetzt hier eben verwählt, aber es stimmt tatsächlich. Was stimmt tatsächlich? Naja, man überlegt doch immer, wie man seinen Tag so sinnvoll abschließt, wa? Und wenn man so einen verdammten Scheißtag hinter sich hat, dann ist es eigentlich eine ziemliche Freude, mal mit einem intelligenten Menschen telefonieren zu können. Und das ist, ja, ich... Ja, das war wieder ein Satz, in den zu fallen ich mich hüten werde. Wunderbar, vielen Dank. Ja. Thema hast du mitgekriegt? Ja, ich hab das Thema mitgekriegt. Ich sag's vielleicht nochmal, wie man sich souverän in fremden Städten verhält und vielleicht mitkriegt, was da wirklich läuft. Ja. Das ist ja nicht so unkompliziert, oder? Das ist eigentlich überhaupt nicht unkompliziert. Sag mal, bist du schon mal mit dem Trabi mehrere Tage hintereinander und wirklich nur mit dem Trabi durch die Gegend geschifft und hast nichts weiter gemacht, als in diesem Trabi geschlafen, dir die Landschaft angeguckt und ähnlichen sinnlosen Kram, beziehungsweise die Zeit vergessen sozusagen. Im Trabi? Im Trabi die Zeit vergessen. Also du hast sozusagen keine Uhr um, du siehst nur, wenn es dunkel wird, wenn es hell wird und schießt eben so durch die Gegend. Und das haben wir gemacht so... Und ohne einen Schritt vor den Trabi zu setzen? Nein, so eng soll man das nicht sehen. Seid schon ab und an mal raus. Wir sind schon ab und an mal. Stell dir mal vor, du willst so einen Berg hoch, das ist mit dem Trabi denn doch nicht ganz so einfach. Ja, aber wobei, was für Berg, also geht ja um Städte, ja? Nicht um Landschaften oder um Länder? Nein, ich möchte mich jetzt nicht mit dir darüber streiten, wo eine Stadt anfängt und wo eine Stadt aufhört. Also jetzt von der Größe oder von der Einwohnerzahl her. Ja. Aber das ist ein ziemlich beeindruckendes Ding passiert während dieser Fahrt. Also wir haben das Ganze gemacht durch Tschechland und dann noch durch Slowakien und sind dann wieder auf dem Rückweg gewesen, sind schon so einige Tage vergangen, aber ich wusste nicht mehr genau, wie viele, wir hatten ja schließlich keine Uhr bei. Ja. Und sind da kurz vor Karlovy Vary, so am späten ja, sehr späten Nachmittag in so ein Kleinstädtchen reingefahren, kurz vor Karlovy Vary, und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und da man ja also Loblieder, mit Recht Loblieder auf das tschechische Bier singt, haben wir uns überlegt, es wäre eigentlich keine verkehrte Idee, mal in eine Kneipe einzureiten. Das ist ja eine Idee, die sowieso relativ nahe liegt, oft wenn man auf Reisen ist. Ja, vor allem, wenn man Führerschein, und naja, du kennst das Spiel, nicht? Ah, ja. Führerscheine lieben Mineralwasser. Ja. Also, so, haben wir dann beschlossen, wir schlagen unseren Trabi auf. Ja. Und schlafen in demselben dann auch gleich. Ja. Mit hinsetzen uns jetzt in diese Kneipe. So, dass wir dann nicht gezwungen sein werden, ein tschechisches Mineralwasser zu trinken. Beispielsweise, ja. Oder die Bekanntschaft eines tschechischen Polizisten eventuell zu machen, naja, gut. Ja. Haben wir dann also auch getan. Und da wir beide, also ja, Gitarre spielenderweise mitunter uns auch bewegen, haben wir dieselbe mit drin genommen und haben uns dann dort hingesetzt und angefangen Bier zu trinken und die Bekanntschaft mit der tschechischen Bevölkerung gemacht. Ja, wie also sah die aus? Gläser werfen. Nicht Gläser werfen, nee. Gläser heben. Gläser heben, ah ja, Gläser das ist ja heben. Viel sympathischer. Und das war sehr sympathisch und wir sind auch mit einigen ins Gespräch gekommen, ja, also wir als sprachunkundige Menschen eher zurückhaltend am Anfang, weil wir auch gedacht haben, na, du weißt nicht, wie die uns aufnehmen und so. Also man ist ja doch zurückhaltend, man ist ja erstmal dabei, so seine Erfahrungen zu sammeln. Ja. Haben wir dann aber doch begonnen, das Gespräch, und sind auch haben uns mit einem wandernden Menschen, der also auch von über so mit Stock über Berg und Tal und so, zufällig auch an diesem Tag in diese Nest kam und dort eben auch biertrinkenderweise dann den Abend verbringen wollte. Und wir sind dann mit dem ins Gespräch gekommen und er kannte dort auch ein paar, also er scheint da jedes Jahr mal irgendwie vorbeizukommen. Und da tranken wir dann, wie gesagt, unser Bier miteinander und die Krönung war dann, als er uns aufforderte, mit unseren Gitarren doch auch mal was zu singen. Ja, und jetzt wird's kitzlig. Ein ganz fantastischer Abend dann. Ach so. Also wir haben dann tatsächlich auch die Gitarren rausgeholt, ja, und haben uns dorthin gesetzt und dann so zu zweit, also sowohl Gitarre zweistimmig als auch wir zweistimmig. Mhm. Und gibt es da ein Repertoire, was du besonders empfehlen könntest, um sich der einheimischen Bevölkerung einzuschmeicheln? Also, naja, ich habe vorhin hier so ein Stück aus der demokratischen Singebewegung der 70er Jahre von dir gehört, das würde ich nicht empfehlen. Ja, na, das war ja nur, weil jetzt unmittelbar mit dem Thema zusammenhing und die möglichen Fehler eines, also die damaligen Fehler eines, die damals möglichen Fehler eines Moskau-Reisenden beschrieb. Na, jetzt hättest du es dir aber beinahe verheddert eben, was? Ja, aber zum Schluss kriegst du dann doch auf die Reihe, wenn ich mir Mühe und mich konzentriere. Doch, das hat mich schwer beeindruckt. Ja, nee, das ist richtig, also das, aber ist vielleicht nicht das Beste. Nicht, wir haben also zum Beispiel eine ähnliche Erfahrung zwei Tage später gemacht. Wobei, die sind doch aber, sagen wir mal, die tschechische Bevölkerung ist doch von, sagen wir, Bau auf, Freie Deutsche Jugend, Bau auf, nicht so sehr geplagt gewesen. Sicherlich, dass sie das nicht durchaus für ein deutsches Volkslied halten könnten. Ja, durchaus. Aber warum soll man denn nicht auch ein richtig deutsches Volkslied singen, wenn am Ende macht's doch nichts. Ach so, das waren dann doch deutsche Volkslieder. Nee, nee, also ihr habt euch da nicht auf internationale Standards, Susi also Q, ja gesagt, Michelle, ja nun keine deutschen Volkslieder sein. Angie. Nee, wir haben so richtig schöne Sachen gesungen wie Beatles und ähnliche Sachen. Und auf der Karlsbrücke kam das so cool, da sind die Leute nachts stehen geblieben und haben getanzt, ja, und uns Kronen hingeworfen. Ja. Also man kann wirklich ganz beeindruckende Dinge so im englischsprachigen Raum, so kann man doch ganz schön spannende Dinge so auch machen. Gut, dann sollte ich vielleicht doch noch Gitarre lernen, bevor ich verreise. Gitarre lernen ist bei mir auch hochgestapelt. Aber wir haben so ein bisschen geklimpert und so. Nein, aber es kam richtig nett. Das war richtig nett. Also so, wie gesagt, Beatles und, weiß ich nicht, Country Roads und also so, all so eine Sachen, wo sich einem am Lagerfeuer heutzutage schon fast, wenn man das also so hier in heimischen Ferienlager macht, vielleicht auch die Fußnägel kräuseln würden. Ist klar. Aber gut, dort kam das durchaus auch gut an. Gut, okay. Danke ich dir für deinen Anruf und ja, für den Tipp auch. Ja, das kann man ja weiterverwenden. Denke ich auch, ja. Okay, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir hier? Hey, Kuttner. Hi. Hier ist Jean. Wer? Jean. Jane? Jean, nicht Jane. Jean? Ja. Me Jane. Nein, nicht wie Jane, wie Jean. Nicht wie Tarzan. Nein, nicht. Ach, heißt doch nicht Tarzan, ich heiße Jean. Jean. Wie Jean Hackman? Wie Jean Hackman? Na, nicht ganz so. Wie, eher wie Jean-Claude Van Damme. Na, aber heißt der denn Jean? Der ist doch nicht Jean-Claude Van Damme. Ja, aber genauso geschrieben. Ach so, dann heißt du vielleicht auch Jean. Nee, also ich meine, der wohnt ja woanders und nicht hier bei uns, in Deutschland. Ja, nur klingt jetzt, sagen wir mal, aber auch nicht, also Jean auch nicht gerade wie Horst. Naja, aber wollen wir mal zum Thema kommen. Stimmt, ja. Ich meine, so also über ausländerische Städte und sowas, wie man sich da benimmt und so, ne? Über ausländerische Städte. Ich bin ja hier im Prinzip auch im Ausland, in Cottbus, ne? Und du kommst eigentlich? Aus Potsdam. Au, au, au, da hast du dich aber auf einen weiten Weg gemacht. Ja. Ja? Und hattest ja, dann am Anfang, wie lange bist du jetzt in Cottbus? Na, bis Donnerstag noch. Seit wann? Seit Sonntag. Ah ja, und hattest jetzt am Sonntag das Problem, wie kommst du mit der Cottbusser Bevölkerung zurecht? Ja, ich habe schon öfter das Problem gehabt, mit der Cottbusser Bevölkerung zurechtzukommen, weil ich alle 3 Wochen nach Cottbus muss und so. Ah ja, also so, dass es für dich eine relativ professionelle Angelegenheit ist. Ja, mittlerweile hat ja, mit der du Vertrauensverhältnis zur Cottbusser Bevölkerung versuchst aufzubauen. Ja, obwohl es schwer ist, also man kriegt es langsam hin. Ne? Ja, der Cottbusser, klar, der ist natürlich eigen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das so schön ist mit angehenden Psychopathen und so ein Zeug, alles da zusammen zu wohnen und zu leben und zu arbeiten und sowas alles. Ja, kannst du mal vielleicht ein bisschen näher beschreiben, wie du lebst und arbeitest in Cottbus? Ich weiß nicht, ob es toll ist, im Internat zu leben, aber beispielsweise beim Arbeiten ist so ein Kerl. Und ihr werdet auf Psychopath ausgebildet, oder wie? Nee, also eher auf Psychiater. Also da ist einer, der ist immer hinter der Inher, sie braucht nur irgendwas zu sagen und schon kommt von hinten so ein Kommentar, halt doch die Klappe, du fette Kuh oder so. Nur wenn sie was sagt, dann sagt er was. Sonst hält er die ganze Stunde lang seine Klappe und so und redet mit gar nichts. Und wer ist er und wer ist sie? Ach, na, sie ist ganz normal und er ist halt ein Psychopath. Da kommt doch aus Cottbus. Ja, das ist ja jetzt aber vielleicht, sagen wir mal, nicht Cottbus-spezifisch. Also ich bin ja schon doch in verschiedenen Städten gewesen und sagen wir, der Typus des Psychopathen, der begegnet einem ja hin und wieder da und dort auch. Ja, aber nicht so krass wie in Cottbus, wenn du die Leute anguckst, die hier rumrennen. Also ich habe nichts gegen Cottbusser oder so, ja, aber nein. Das klingt jetzt nicht so übermäßig Cottbus-freundlich. Also dir geht ja jetzt eigentlich, muss ich vielleicht nochmal, um aufs Thema zurückzukommen, dir geht jetzt nicht um die Charakterisierung von Städten als besonders psychopathisch oder dem Psychopathismus den Nährboden bereitstellend, sondern es geht darum, wie man sich verhält in fremden Städten und möglicherweise ins Leben dieser Stadt hineinkommt. Ja klar, manchmal darüber müssen wir jetzt reden, wie du die Aufgabe bewältigt hast. Was für Probleme du hast, das müssen wir in einer anderen Sendung klären. Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir ein Thema nur Cottbus. Meine Erfahrung mit Cottbus. Und dann kann man die unterschiedlichsten darüber berichten. Ja, so. Also es ist dir nicht gelungen, Fuß zu fassen in Cottbus. Ja, irgendwo schon. Die Leute würden sich doch schon einigen. Ich meine, die Leute sollten mal woanders hinfahren, damit sie mal sehen, wie das denn anders. Ja, aber du fährst doch auch immer nur nach Cottbus. Ja, nicht nur nach Cottbus. Ich bin auch woanders. Wo denn? In Potsdam, wa? Na, und in Jüterbock beispielsweise. Und in Jüterbock. Ja, da ging die auch mal. Durchaus rumgekommen. Ja, naja, war schon woanders. Naja, was unterscheidet Jüterbock von Cottbus? Mhm. Internatmäßig oder, naja, so auf jeden Fall. Nee, so sagen wir mal von deiner Strategie der Annäherung her. Na, Jüterbock ist klein und da rennen nicht so viele Psychopathen rum. Da rennen mehr Rechte rum. Also, die würdest du aber nicht dazu rechnen. Ich weiß nicht, wenn man mit denen klarkommt, geht das auch. Manchmal sind sie natürlich auch ein bisschen. Wenn man mit den Rechten klarkommt, geht das auch. Ja, ja, ja. Man muss auch mit den Linken klarkommen. Ich könnte mir mal vorstellen, dass ich mit Psychopathen leichter zurechtkäme. Ich finde, mit Rechten kommt man leichter klar. Ja? Ja, doch. Mit Psychopathen kann man nicht so reden. Mit Rechten kann man unter schwierigen Bedingungen noch so reden. Bist du gut, dann solltest du mal eine Sendung über Psychopathen machen. Da rufen bestimmt auch viele Leute an. Ach, na, da rufen immer. Nee, das Problem ist ja, wenn dann, sagen wir mal, die anrufen würden, die als Psychopath bezeichnet werden, dann wäre der okay. Aber rufen ja immer nur die anderen an, die dann nichts anderes zu sagen haben, als sich darüber zu beschweren, dass die anderen immer Psychopathen sind, dass sie umgeben sind von Psychopathen. Der muss eine Sendung machen über Nicht-Psychopathen, vielleicht rufen dann Psychopathen. Das heißt, ich glaube, jeder, der anrufen würde, würde sich von Psychopathen bedroht fühlen. Keiner will es aber sein. Das ist eben eine Traurige an so einer Art Sendung. Darum kann man so eine Sendung ganz schwer machen. Ich danke dir aber erstmal für deinen Anruf, ja? Okay. Okay, tschüss. Tja, das war jetzt ein tragisches Potsdamer Schicksal aus Cottbus. Lieber Cottbusser, wenn euch da der Potsdamer über den Weg läuft, seid ganz, ganz, ganz lieb zu ihm und versucht nicht so psychopathisch zu sein. Wir spielen jetzt erstmal eine Musik. Ist wieder eine richtige Stadtmusik. Ich glaube, ich muss nur sagen, Bonnie M. Oh, So, wer jetzt rausgekriegt hat, um welche Stadt es geht, von der Bonnie M. singt, der könnte mir gerne schreiben. Ich freue mich immer über Post. Es gäbe nichts zu gewinnen und ich würde nicht antworten. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, dass unter der Zuhörerschaft doch einige Schlaumeier sind. Bitte schreibt an Fritz, Postfach 909000 oder 90900, nee, 909000 in 14439 Potsdam an den Sprechfunk. Ich freue mich. It's a country that's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All the people, 'cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Oh, it's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving. All the people, 'cause the people believe in you. Belfast, Belfast. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? So, das reicht. Wir müssen den Trailer nicht immer ganz spielen. Der dauert ja sonst viel zu lange. Aber Sprechfunk ist klar, das musste gesagt werden. Das wurde jetzt gesagt. Und hier schnell nochmal die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 11 0. So, und wir telefonieren jetzt hier ganz flink weiter. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag, ist der Christian. Mensch, du klingst aber erstaunt, Christian. Und extrem leise. Leise und erstaunt. Leise und erstaunt, ja. Erstaunt deshalb, weil ich das schon so lange probiere. Jetzt klingst du erstaunt und laut. Ja, ja. Aber klingst irgendwie richtig gut. Optimistisch. Gut? Ja, ich druckvoll, energisch, ein dynamischer junger Mann. Von wo rufst du an? Ja, ich rufe aus meiner renovierten Wohnung an, deshalb halt es wahrscheinlich auch noch. Ja, können wir ungefähr feststellen, in welcher Gegend, Stadt die sich ungefähr befindet? Berlin-Mitte. Berlin-Mitte? Ja. Aha, wie groß ist denn die Wohnung? 82 Quadratmeter. Oh, und du wohnst ja ganz alleine? Nee, mit einem Kumpel zusammen. Naja, dann geht es ja. Dann sind es 41 für jeden. Auch noch ein bisschen viel, aber schön. Ja, das geht jetzt so. Ja, ich gönnt euch. Ja, das ist auch ganz toll so. So, Christian, Thema hast du mitgekriegt. Ja, habe ich mitgekriegt. Ja. Ich habe auch ein Angebot. Sehr schön. Und zwar, dass Leute ganz einfach praktisch, also das Thema nochmal, wie Berlin-Mitte kennenlernen können von deiner. Also eine fremde Stadt kennenlernen können. Aha. Ja. Und zwar ist es gleich eine Problembewältigung für mich. Oh, clever. Ja. Jetzt wird's ja interessant, erzähl mal. Ja, habe ich vor ungefähr 3 Monaten über Silvester so 10 Karten bestellt in der Tschechei und nur sind 5 Leute abgesprungen, nur zurück einfach 5 Leute. Könntest du vielleicht sagen, um welchen Ort es sich da handelt? Das ist im Adlergebirge, in Deschne. Also jetzt nicht gerade das, was man sich, sagen wir mal, unter einer Metropole, unter einer City, unter einer Stadt, Underground, U-Bahn, Clubs, Kneipen vorstellt. Eben nicht. Ja, also eher eine Gegend. Eher eine Gegend, ja. Eher eine Gegend. Wer eine Gegend kennenlernen will. und ja. Kannst du mal noch ungefähr die Konditionen wenigstens sagen? Ja, 10 Mark Übernachtung. Also pro Person. Ja. Das ist eigentlich in der Skibau, also ist praktisch für Skiläufer oder so. Gut, bevor das jetzt hier völlig zum Bazar wird, die Sendung, sag deine Telefonnummer durch und dann ist okay, einverstanden? Okay, hab schönen Dank, wa? Gut. Ja, sag. Die 282-1353 in Berlin. 282-1353 in Berlin. Und da meldet sich irgendein Christian. Da meldet sich dann der Christian. Super. Ja, Mensch, das ist ja ganz toll, dass es geklappt hat. Ja, das ist toll, du hast es so clever angestellt. Wunderbar, danke ich dir dafür. Ich hoffe, es macht nicht Schule. Ich hoffe nur, dass es nicht Schule macht. Ja. Sonst die liegt hier nur noch rum und irgendwie sage, ja, ich habe mir ein paar Schuhe gekauft, die sind leider etwas groß, Schuhgröße 42, sind aber toll und ich würde 10% vom Preis nachlassen. Ja, mein Problem ist einfach, dass... Hallo? Ja? Mein Problem ist einfach, dass ich jedes Mal, also das ist schon das zweite Jahr, immer wieder was organisiere und so, um mit Leuten wegzufahren und dann hänge ich immer alleine dann da. Ja, wunderbar. Zum Glück gibt es einen Sprechfunk, wa? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Alles klar. Ich wünsche dir was, wa? Tschüss. So, wen haben wir hier? Hallo Kuttner. Tag. Hallo Kuttner haben wir da? Nee. Hier ist der Manne. Tag Manne. Ich würde mal fragen, wegen der Reise eben von dem Christian, sind da auch Frauen bei? Du frag den Christian, frag mich nicht. Ich sag dir neue Telefonnummer 282 1353. Einverstanden? Ja, gut. Gut, dann hast du jetzt zu tun mit deinem Telefonieren. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, hallo? Ja? Hey, Kuttner. Hey. Hallo. Ja. Hier ist Gerti von der Wagenburg. Tag, Gerti von der Wagenburg. Ah, ich hab mal vor ein paar Monaten angerufen. Ne? Ah, ja? Sag bloß, ihr habt das... Heute nicht so ganz mitgekriegt, worum es geht. Es geht um Reisen, ja? Nee, es geht nicht so um Reisen, sondern es geht darum, man ist in einer fremden Stadt. Also ich muss es jetzt nochmal präzisieren mit Stadt. Mit Stadt meine ich eigentlich schon Großstadt, meine ich schon Metropole. So ein Raum, der erstmal extrem unübersichtlich ist, wo man, sagen wir mal, die U-Bahn-Pläne studieren muss und dann noch nicht genau weiß, wo man ist. Wie verhält man sich in so einer Stadt am geschicktesten, um wirklich was mitzukriegen, was da so läuft? Ich würde ja was sagen, wie es damals in Berlin, Budapest, Prag, Moskau habe ich genauso gemacht. Ja. Ich habe mich einfach treiben lassen, verstehst du? Na dann erzähl mal, wie bist du dann da so angekommen? Irgendwie mit dem Zug oder getrampt oder? Berlin bin ich getrampt und... Naja, Berlin ist jetzt nicht so spannend. Sagen wir mal Moskau. Moskau. Einfach angekommen. Ja, FDR-Tempt ausgezogen. Wie? Zu goldenen Honecker-Zeiten, ja. Ja, im FDJ-Hemd nehme ich an? No, no. War nicht so eine Freundschaftsreise. Ich habe mich geweigert, das anzuziehen, ja. Aber eine Freundschaftsreise, aber ohne FDJ-Hemd. Gefahren denn, ja. Ja, schön. Aber, Mann, da war ich auch schon 25. Ja? Ja, also schon im FDJ-Hemd dran. Im Grunde schon eher Berufsjugendliche. Ja. Du hast es, ja, genau. Na und dann erzähl mal, wie seid ihr da angekommen? Mit dem Flugzeug? Ja, mit dem Flugzeug. Mhm. Erstmal raus. Eine Stunde stellen, ja. Ja, clever, clever. Und? Ja, dann raus, Hotel und so. Naja, war alles nicht so das Richtige. Und dann ein bisschen rumlaufen, naja, angucken, alles so. War ja ganz schön, wa? Lenin mal sehen, so schlafen. Ja. War auch ganz schön. Aber dann irgendwo hat irgendwas gefehlt, ja? Ja. Es war ständig dieser Druck da, sich ständig was angucken zu müssen. Ja, also Lenin war schön, die Losung war toll. Ja. Ja, immer die Zahnschätze besichtigen war auch super. Aber dann haben sie uns einfach gesagt, ey, pass mal auf, ey. Lass uns mal verpissen. Ja, und einfach weg. Irgendwo hin. Ja, das ist ja jetzt aber eher so die Strategie, die man in einer Gruppenreise entwickelt, ja? Man lernt eine Stadt kennen, indem man sich abseilt oder verpisst. Leider wussten wir nicht, dass da so ein kleiner Mann mit so einem kleinen Emblem unter dem Kragenspiegel dabei war. Ja? Ja, und da hat man leider die Rechnung dafür gekriegt, darf dich erst mal 3 Jahre nicht mehr fahren, ja? Bei mir war es günstig, ich war gerade zu der Zeit zur Armee. Hast du quasi Aufenthaltsverbot für Moskau gekriegt? Ja. Und dann hast du die 3 Jahre bei der Armee runtergerissen? Nee, ich war anderthalb Jahre nur. Ah ja, naja, weil du hast ja von 3 Jahren gesprochen. Das hat mich jetzt nur noch interessiert. Nee, 3 Jahre darfte ich nicht mehr mit Jugendtouristen. Ah ja, ist klar. Weil ich mich da mit Westdeutschen und so getroffen habe und ja. Das war nicht im Sinne des Jugendtouristen. Ja, das ist ja eine Maßnahme, mit der man heute schon etwas leichter leben kann, wa? Ja. Dass man und nicht mehr... In Ungarn war es ja nur ganz locker gewesen, ja. Wo wir in Ungarn waren, wo Mann war das? Ach, ist doch egal. Wir sind da gewesen, in Ungarn, in Wörösmarosch. Ja. In so einem Donauknieder. Ja. Und da sind wir in so einem Jugendcamp gewesen. Da waren Engländer, Briten, Amerikaner, alles war da. Ja. Ja. Das war da natürlich ganz locker. Da hat man alle möglichen auf der Disco getroffen und... Na gut, da hat man prima Feten gehabt, aber sagen wir die... Da hat dann einfach nur gesagt, ey, geht da hin, wo ihr wollt und Hauptsache ihr seid alle wieder da. Gut, okay, danke erstmal für deinen Anruf, ja? Ey, Kuttner? Ja? Warum warst du letztes Wochenende nicht da? Wo? In der Wagenburg. Hä? Wo denn? In der Wagenburg? Nee. Nee. Warum warst du letztes Wochenende nicht da, überhaupt auf Sender? Ach so, weil ich weg war. Am letzten Dienstag meinst du. Das ist ja nicht, also ist schon, also nicht mehr bei mir, weil, also in meiner Wochenenddefinition ist der Dienstag schon draußen. Weil ich weggefahren war, weil ich in London war. Hey! Hey, ja, und genau deswegen würde ich jetzt fragen, wie andere Leute denn in vergleichbarer Situation, wenn sie entweder in London sind, in Rom, in New York, in Paris, in, ja, Jüterbock ginge gerade noch, Moskau, Prag, wie man es am geschicktesten anstellt. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und würde jetzt versuchen, mal zu dem Thema, was mir so vorschwebt, zu kommen, vielleicht mit dem nächsten Anrufer. Wer bist denn du? Schönen guten Abend, hier ist Heinz. Tag, Heinz. Hallo. Ja. Ja. Ja, Reisen sind Schlüssel. Warte mal, wir machen erstmal die Stadt klar. Von welcher Stadt reden wir denn jetzt? Mehrere. In denen du deine Erfahrungen gemacht hast, was ihre Eroberung betrifft. Paris, London, Lissabon. Aha. Ja. Hast du da besonders irgendeine einer Stadt besonders einprägsame und klare und sagen wir mal leicht nacherzählbare und zu Merksätzen formulierbare Erfahrungen gemacht? Ja, die Merksätze habe ich auch schon vorformuliert. Ach so, das heißt, du hast jetzt zu allen drei Städten jeweils einen Merksatz? Zu allen drei, das passt eigentlich auf alle drei zu. Ja? Und nicht nur auf die, möchte ich mal betonen. Ah so. Ja. Also oberstes Gebot ist, wenn man nicht als auffallen will als Tourist, Taschen jeglicher Art sollte man vermeiden. Vor allem Rucksäcke. Ja, und dann rennt man mit so einem ekligen Gürteltaschen rum, die man so vom Ding geschnallt hat, dass man denkt, die Mächte ist ein bisschen hochgerutscht. Nee, das zählt ja auch als Taschenjäger. Ah ja. Aber auch vermeiden. Hm. Und wenn dann sowas alles, was man so braucht, so in die, naja, Jackentaschen stecken, das ist natürlich ein bisschen blöd im Sommer, wenn man keine Jacke hat, ne? Ja. Aber da muss man eben zu anderen Mitteln greifen, weil ich jetzt auch keine Lösung habe. Na gut, dann latscht man jetzt taschenlos in so einer Stadt rum. Ja, und den ersten Tag sollte man damit verbringen, U-Bahn zu fahren, ziellos. Ah ja. Ja, und da auszusteigen, wo so die Massen aussteigen. Und ruhig auch mal ein bisschen früher aufstehen und mit dem Berufsverkehr ein bisschen mitfahren. Und dann landet man in dem, was in Berlin-Marzahn ist. Oder Hellersdorf. Zum Beispiel. Oder wenn man dann morgens fährt, landet man so eher so im Zentrum. Ja. Ja. Nee, und ich glaube, das hilft einem schon drüber hinweg zu sehen, dass das eigentlich ganz normal abläuft da in so einer Stadt. Und dass das gar nicht so exotisch ist, wie man manchmal so meint. Welche Stadt ist dir denn am meisten ans Herz gewachsen? London. Und warum? London allgemein ist mir ans Herz gewachsen, weil ich eigentlich England sehr mag und weil, ja, die Ausstrahlung der Stadt gefällt mir. Was hast du an London gesehen, von dem du denkst, dass es möglicherweise andere oder sagen wir mal, die mit so einer Bustour dahin fahren oder wie auch immer, das nicht so ohne weiteres zu Gesicht bekommen? Ei. Das ist ein bisschen schwer. Das ist schwierig. Eine Frage. Friedhöfe zum Beispiel. Ah ja, wie bist du denn an die Friedhöfe gekommen? Immer auf der Suche nach dem Grab von Lord Nelson. Ja, Reiseführer, muss ich jetzt doch zugeben, dass mir da ein Reiseführer genommen hat. Nee, Stadtplan war es, glaube ich. Einfach Stadtplan und da, wo die Kreuzen sind, sind ja meistens Friedhöfe und da bin ich dann hin. Hab mir die mal so angeguckt. Und hast du dann da eher Ruhe und Beschaulichkeit gesucht oder die großen Namen? Oder das Gespräch mit so Grabpflegerinnen? Nee, erstmal so ein bisschen umgucken und meistens auch dann, wenn die Friedhöfe gar nicht so richtig offen waren. Oder auch Friedhöfe besucht, die gar nicht so richtig offen waren. Was heißt nicht so richtig offen? Naja, geschlossen. Und dann bist du da über die Mauer geklettert oder was? Nee. Ja, zum Beispiel, ja. Ja, echt? Mai, oh Mai, Heinz ist ein Grufti. Nein, nein, um Gottes Willen. Nee, nee, das war, da wollten wir eigentlich hin, da waren wir auch zu mehreren. Ja. Und dann hatten wir aber erfahren, dass der Friedhof eigentlich geschlossen ist und für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich. Und dann sind wir da abends mal hin. Aber nur abends über die Mauer geklettert. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Das ist völlig vom Thema weg jetzt. Es geht ja nicht darum, was man so erlebt hat in Städten, sondern wie man sich da verhält, um nicht aufzufallen als Tourist. Ja, richtig. Nee, nee, es geht nicht nur, darum, ach, das ist ein ich merke schon, das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß auch keine Antwort drauf, deswegen frage ich aber auch, es geht nicht nur darum, nicht als Tourist aufzufallen, sondern sagen wir mal wirklich an einen Punkt zu kommen, wo man wirklich richtig tatsächlich den Alltag von so einer Stadt mitkriegt und das, was so eine Stadt irgendwie in Bewegung hält oder was die wirklich die Atmosphäre ausmacht. Ja, sind das nicht zwei verschiedene Sachen? Der Alltag und die Atmosphäre? Ja, ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass das beide zusammengehört. Ansonsten wäre ja irgendwie die Atmosphäre doch eher eine Inszenierung, die an den eigentlichen, an den Ureinwohnern immer vorbeiläuft. Ja, aber so ein Lepp. Ist vielleicht so, ne? Ja. Naja, ich glaube sogar oftmals, dass also diese vielbeschworene Atmosphäre einer Stadt eigentlich mehr so herbeigeredet wird. Wie gesagt, dass das eigentlich alles so ziemlich so abläuft wie... Warum soll das anders ablaufen als in Berlin oder als in Hamburg oder München? Ich glaube schon, dass da gewisse Paralitäten sind, egal ob man sich, also ich weiß nicht, wie es außerhalb von Europa ist, aber ich habe innerhalb von Europa die Erfahrung gemacht, dass es doch meistens so abläuft wie in unseren Städten auch und gar nicht mal so verschieden ist. Ja, das stimmt. Wobei, sagen wir mal, gerade wenn man über London redet, dann ist ja schon irgendwie relativ klar, um 11 ist der Pub zu, das heißt, das Trinkverhalten ändert sich deutlich. Ja. Das heißt auch, die ganze Stadt hat insgesamt eine andere Ausstrahlung. Oder wenn man, sagen wir mal, einfach sieht, dass da doch massenhaft Leute mit deutlich sünderer Hautfarbe rumrennen, als in Berlin dominiert, so? Dann hat das ja doch auch seine Auswirkungen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das finde ich auf jeden Fall. Das ist wieder eine gesündere Hautfarbe. Nein, ich meine einfach, dass man da doch wunderbare Abstufungen in der Hautfarbe vom Weiß bis ins Tiefschwarze sehen kann. Ach so, ja. Und dass das schon sehr faszinierend und sehr angenehm ist. Ja, das stimmt. Aber das sieht man in Berlin eigentlich auch. Nicht so stark. Ja, nee, nicht so stark. Also das sind dann so die alten Imperialmächte. Da hat ja wahrscheinlich Deutschland zu wenig Kolonien abgekriegt. Und jetzt irgendwie Asylgesetzgebung fördert das ja wahrscheinlich auch nicht übermäßig. Stimmt. Als dass es so eine Buntheit geben könnte in Berlin. Ja. Aber wie gesagt, echt mal ziellos einen Tag lang U-Bahn fahren oder S-Bahn fahren oder so. Gut, Heinz. Und dann mal da aussteigen, wo die Massen so aussteigen. Ja. Und zwar nicht so zu seiner Zeit so abends oder so, sondern wirklich mal so tagsüber so. Dann landet man vielleicht in so einem Einkaufszentrum oder sowas. Das ist echt mal ganz interessant, mal so zu beobachten, finde ich. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ja, ich wünsche dir noch einen netten Abend. Ja, vielen Dank, dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommen wir zu einer Musik, die muss ich wieder ansagen, weil eigentlich keine Musik ist, sondern es kommt schon als Musik daher, ist aber eher ein künstlerisches Manifest. Und wenn künstlerische Manifeste quasi so gefällig daherkommen, dann sind sie ja durchaus wert, im Radio gespielt zu werden. Und dann sollte man sich möglicherweise auch um die Kunst kümmern. Es handelt sich tatsächlich um so ein Statement zu ihrer Kunst von Eva Grubinger, die zurzeit noch 2 Tage leider nur in der Eigenartgalerie in der Auguststraße 26 eine Ausstellung hat, die sich nennt Computer-Aided Curating, also computerunterstütztes Kuratorentum und sich also eigentlich eher so eine Art super Netzwerkinstallation ist, wenn ich das recht verstanden habe, sie in der Kunst produziert, präsentiert, dokumentiert und verbreitet wird in elektronischen Netzwerken, wie das alles funktioniert weltweit von hier nach da nach sonst wo. Das kann man sich anschauen in der Auguststraße 26 in der Eigenartgalerie, die übrigens auch der Anlass war, weswegen ich nach London gefahren war, beziehungsweise eigentlich der Anlaufpunkt, von wo aus ich versucht habe, dann London von innen her zu erobern, was so halb und halb gelungen ist. Wir hören uns jetzt aber Eva Grubinger an, die auf Englisch freilich sagt, was sie denn so von Kunst denkt. Art is the production of ideas. Artists are better off when they have ideas. Artists need to sell their ideas in order to continue producing new ideas. The value of an idea is defined by the market. The market consists of producers, agents, dealers, and collectors. If artists want to participate in the market, they need to manufacture objects that convey their ideas, that have to produce ideas that the market will tolerate. These objects are the carriers of the idea's value. The collectors are looked after by producers, agents, and dealers. The collectors demand handmade and unique objects from the artist. To the collectors, the artistic practices reduce your pre-industrial skill for the manufacture of desirable because unique and handmade objects. The value of the artistic idea disappears. Artists become slaves and make themselves slaves to their own object. Under these conditions, visual art appears to be as anachronistic as handmade shoes. The buyers of handmade shoes are the same people who collect art objects. Under these conditions, art doesn't transport anything but an aesthetic quality. In a practical sense, art is thusly excluded from any social relevant discourse. As long as art provides enough objects, the idea loses more and more of their meaning. The museum. The museum removes the object from the sphere of private fetishism. The objects obtain a collective meaning. Therefore, the collective social status is raised. The collector's goal is the museum. The museum, being a public collection, is alive! Tied in a new way. The MG is a museum of exchange and movement. The MG is an adjustable market. Ideas are recognized as active capital. The MG offers its visitors different ways of entry. The various entry to ideas are due to profession, religion, status, education. The visitor is offered profitable investment according to his individual need. The MG uses the profits to foster new ideas. The MG is not a collection. The MG is a network. A network is defined as a system consisting of computers in different countries linked by communication channels. The visitor connects to the MG from his home or office. The MG needs neither a representative building nor it is stationary. The object maintenance, like art eminence, becomes obsolete. The ideas are not in danger of being incarcerated. The MG prevents the idealization of authenticity and originality. The MG is not a fake memory that would imply false consciousness. It is a museum which is the medium of the media. Any questions? Eigentlich keine Questions mehr. Wer wissen will, wie sich die Kunst ansieht, die sich so programmatisch selbst darstellt, der hätte noch bis übermorgen, bis zum 22. Gelegenheit, das in der Eigenartgalerie in der Auguststraße 26 zu tun. Hier wird weiter, wird noch nicht direkt weiter, wird gleich weiter telefoniert. Und zwar unter 74 81 110 in Potsdam. Vorher muss ich aber noch eine andere Nummer durchsagen, nämlich die des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wer hier unter meiner Nummer nicht durchkommt, hat ja immer die Gelegenheit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden, da sein Kurzbeitrag zum Thema in diesem heute also Stadt und besondere Strategie, mit der man mit dieser Stadt in besonderer Art und Weise vertraut werden kann, darzustellen. Der halbautomatische Anrufbeantworter funktioniert im Grunde wie ein vollautomatischer Anrufbeantworter. Man ruft da an, sagt seine Sache, das wird dann aufgezeichnet und hier zusammengeschnitten und ganz zum Schluss abgesendet. Um euch aber eine Vorstellung davon zu machen, zu geben, wie man es möglicherweise nicht anstellen sollte, wenn man sich an einen Anrufbeantworter wendet, ist mir hier ein Mitschnitt eines Anrufbeantworter-Mitschnittes, der Mitschnitt, zugespielt worden. Es ist authentisch, es ist sehr schlechte Qualität. Das hängt damit zusammen, dass es von Mal zu Mal immer wieder überspielt und überspielt und überspielt wurde. Ist ein großartiger Text und er weist besonders eindrücklich darauf hin, wie man es möglicherweise nicht machen sollte, wenn man einen halbautomatischen Anrufbeantworter anruft, der die Nummer 721-39-47 hat. 721-39-47 hat der halbautomatische Anrufbeantworter hier. Der Mensch, den wir jetzt gleich hören werden, hat einen anderen vollautomatischen Anrufbeantworter angerufen und er hat sich nun, man kann sagen, nicht übermäßig intelligent angestellt. Na, was bist du denn Ja, hier ist Herr der Hausfahrt von meine Telefonnummer ist meine Frau hat heute von der bei Frau Graufuß. Nein, Frau Druck, den Von Frau Druck, Zucker, den Schlüssel bekommen. Und die Frau Graufuß wohnt jetzt hier. Die wohnt nicht hier, die wohnt bei der Frau Graufuß, die Frau Zucker. Bei Frau Graufuß wohnt die Frau Zucker? Ja. Und wie soll ich jetzt verstehen, dass sie hier in die Wohnung wohnt? Nein. Jetzt erklär mir doch bitte. Die Frau Zucker hat mir den Schlüssel Die Frau Zucker hat den Schlüssel bei meiner Frau abgegeben. Da wohnt eine drinnen mit zwei Kindern, die keine Bleibe hat. Die Frau Horfuß. Nein, die Frau Horfuß hat damit gar nichts zu tun. Eine Fremde. Ach, das ist eine fremde Frau. Ja. Die jetzt in die Wohnung wohnt? Ja, da Asyl hat. Und hat da Asyl. Mit zwei Kindern. Dann sprich du das mal auf. Aufs Band. Hallo? Ist doch nichts mehr. Ja, dann sprich es doch hin. Geht doch ja nichts mehr. Oh, das geht auf Band. Ruhig. Hallo? Nee, hallo meldet sich nicht. Durchs Band, das ist auf Band gesprochen jetzt. Was ist denn die Raufuß und Zucker? Bitte. Sporen. Da ist nichts mehr. Die Frau Zucker wohnt jetzt bei Frau Raufuß. Ach so. Ja, also ein Anrufverantworter ist eine enorme Herausforderung. Das solltet auch ihr bedenken, wenn ihr die 721 39 47 mithin den halbautomatischen Anrufbeantworter vom Sprechfunk anruft. Versucht euch nicht ganz so ungeschickt anzustellen oder inszeniert so, wie es eben da war. Da ist man ja nicht ganz sicher, ob da nicht möglicherweise Schauspieler am Werke gewesen sind. Egal. Der halbautomatische Anrufbeantworter hat in Potsdam die Nummer 721 39 47. Ich hier direkt habe die Nummer 71 81 110 und wir reden weiter über Städte und wie man es am geschicktesten anstellt, sich in ihnen souverän und ich möchte fast sagen, cool zu bewegen. Guten Abend. Hi. Hi. Na, wie geht's? Sag mal, ist das wieder so ein frauenfeindliches Thema offensichtlich, was ich heute gewählt habe, wa? Wieso ist das frauenfeindlich? Ja, weil nur Männer anrufen. Das ist ein Ding. Kannst du dir das erklären? Eigentlich ist komisch. Ja, das... Ich muss sagen, ich war selbst auf Reisen mit einer Frau. Hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Da bist du ja einer der wenigen. Ja, das würde ich nur nicht sagen. Würde ich eigentlich auch nicht sagen. Du, wer bist denn du überhaupt? Brian ist mein Name. Brian. Brian, darfst du sagen, ja. Brian. Brian? Was? Brian ist richtig. Ja. Ja, wie das Leben des Brian. Ja. Ja, ungefähr so. Ja, könnte man so ja, sagen. Gut. Ja. Man schleppt sich so dahin. Ja. um welche Stadt jetzt dir denn? Ja, ich würde auch auf London zurückkommen. Du würdest auch auf London zurückkommen? Ja. Ja, wie stellt man es denn da am geschicktesten an? Ja, ich würde sagen, einfach drauf zukommen lassen. Also ich muss sagen, wir waren... Ja, nur ist ja nicht so, dass London kommt, sondern man selber muss ja gehen, wa? Ja, ja, erstmal hin, ne? Und dann drauf zukommen lassen. Ja. Also ich muss sagen... Und wann, dann hast du da die ganze Zeit bei der Bahnhofsmission rumgesetzt und gewartet, dass London kommt? Nee, wir waren ja nicht mit dem Zug da, ne? Ah ja, dann hast du da auf der Flughafenmission rumgesessen. Auch nicht. Wie war denn dann da mit dem Bus? Also war der irgendwie... Ja, wir waren mit Bus da. Ja, und dann habt ihr da also bei der Busmission rumgesessen? Jo. Ja, schön. Und ist da jemand vorbeigekommen? Ja, der Busfahrer, ne? Ach, prima. Da hat man ja gleich jemanden zum Quatschen gehabt. Ja, der konnte aber noch Deutsch, das war ja noch leicht, ne? Also deine Eroberung in London bestand darin, einen deutschen deutschsprachigen Busfahrer kennengelernt zu haben. Auf der Busstation, da hast du dann schöne 4-5 Tage verbracht. Nee. Wir waren ja schon im Hotel, ne? Ja. Ich muss sagen, also ich bin unheimlich begeistert von den Londonern halt, ne? Ja. Die sind irgendwie total anders als Deutsche. Ja, dann stell mir die Frage mal andersrum. Hast du denn ab und an mal den Eindruck gewinnen können, dass die Londoner auch von dir besonders begeistert waren? Naja, so viel Kontakt hatten wir ja auch nicht und... Ja. Aber... Also so im Sturm genommen hast du die Stadt auch nicht. Nee, aber schön wart. Schön wart, also muss ich echt sagen, war sehr toll. Ja. Gut, Brian, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja? Klar, okay, tschüss. So, ich glaube, jetzt werde ich erstmal wieder versuchen, dass hier meine Frau anruft. Das ist, glaube ich, sowieso schön. 71 91, wie heißt denn die Telefonnummer hier? Jetzt, das haben die hier überklebt mit den Rolling Stones. Das ist auch nicht schön. Hä? 71 81 11, jetzt. Gott, oh. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. So, da habt ihr sie gehört, die Telefonnummer 74 81 110. Und jetzt werden wieder alle Kerle erbarmungslos rausgeworfen. Tag. Ja, hallo, ist Leonie. Schön. Das, ja. Konnte ich nett bleiben, musste keinen rausschmeißen. Das ist sehr schön. Ja, ich Leonie. Würde sagen, es ist ganz gut, wenn man... Jetzt bin ich schon wieder aufgeregt. Warum? Ach Gott. Ach, atme erstmal tief durch. Ja, genau, gib mir mal gute Tipps. Also ich meine, warst du nie aufgeregt? Doch, richtig, mach. Das hilft ein bisschen. Dreimal. Ich wollte sagen, es ist ganz gut, wenn man einen Zug verpasst und dann nicht weiß, wo man schlafen soll. Also auf die Weise habe ich mal die Bekanntschaft von einer Lyoner Familie gemacht. Also ich habe so ein Mädchen im Zug getroffen und habe mich so ganz nett unterhalten, wie man das öfter im Zug macht. Und dann habe ich meinen Zug verpasst und wusste nun gar nicht, wo ich schlafen sollte. Und dann hat sie mir gleich angeboten, dass ich doch bei ihr schlafen könne. Und obwohl die ganze Familie gar kein Gästebett hatte oder so, endet es damit, dass ich dann bei dieser mir unbekannten Frau oder Mädchen, dass ich dann bei ihr mit ihr in einem Bett geschlafen habe und von denen total nett behandelt. Also ich meine, es war einfach total nett, die kannten mich überhaupt nicht. Und es war schon ganz spannend. Und ich glaube, es passiert auch immer eher so überraschend, dass man so ein nettes Erlebnis hat oder welche kennenlernt. Also eigentlich, aber ich glaube, die so ein also es ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, ja, wenn man alleine fährt. Ah ja, du bist alleine und relativ ziellos dahin gefahren, oder wie? Nach Lyon? Nee, Lyon war das. Ach, du wolltest eigentlich woanders hin? Ich war unterschiedlich. Also ich hatte erst so einen Sprachkurs gemacht. Das war auch ganz gut, weil man da automatisch Leute aus vielen Ländern kennengelernt hat. In Nancy, und dann war ich in Südfrankreich, in so einer Kommune. Und dann von da aus war es auch ganz gut, weil, also da war ich mit einer Freundin und wollte dann aber früher wegfahren und dann fuhr da aber auch kein Bus und da musste ich trampen und auf die Weise lernt man dann auch wieder nett irgendwelche Leute kennen, die einem irgendwelche Tipps geben, dass man niemand mitfahren soll, der aus Marseille kommt oder so. Und vor allem, dass man auch die Sprache dann, also es ist ganz gut, wenn man dann endlich mal ein bisschen Französisch spricht zum Beispiel. Bist du dann länger in Lyon geblieben? Nee, eigentlich hatte ich ja die Schnauze voll, ich wollte ja wieder nach Berlin, aber ich war dann noch einen Tag da und habe mit denen gemütlich gefrühstückt und so. Ja, so dass du dann eher aber eine nette Lyon-Familie kennengelernt hast, aber so direkt eine Beziehung zu Lyon auch nicht entwickeln konntest. Nee, ich habe gesehen, wie diese Familie da lebte. Aber also ich mich interessiert dann sowieso meistens in den Städten, interessieren mich weniger so die Sehenswürdigkeiten oder so, sondern also am meisten interessieren mich dann schon die Leute. Also das finde ich am interessantesten eigentlich. Ja. Was hat denn die Familie, bei der du da übernachtet hast, besonders ausgezeichnet? Ach, die war mir eigentlich, ich hätte gar nicht erwartet, dass dieses Mädchen so eine Eltern hat. Sie war total nett, aber die Eltern waren mir eigentlich so unangenehm und deswegen steckte ich, also ich war einerseits total dankbar und so, aber also die waren total spießbürgerlich mit ihrem, die waren ein bisschen unangenehm. Und hatten ihren kleinen so einen total übergepflegten Vorgarten und waren ganz stolz und ich sollte den nun loben und so. Naja, aber speziell, was jetzt, das habe ich dann doch nicht so verallgemeinert, dass die Junge alle so sind. Ja. Leonie, danke dir für deinen Anruf. Ja. Okay, tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Eieiei, das funktioniert ja. Ich brauche ja bloß sagen, dass es schön wäre, dass mal wieder eine Frau anruft. Dann rufen gleich welche an. Das ist aber nett. Da freue ich mich. Ja, wer bist denn du? Ich bin auch ziemlich überrascht, weil ich habe jetzt schon fast geschlafen irgendwie. Oh. Und hast dich jetzt durch meinen Aufruf bewegen lassen, anzurufen? Nee, eigentlich weniger. Also wir haben schon die ganze Zeit zugehört und ja. Und was ist dir aufgefallen am bisherigen Gesprächsverlauf? Ich höre dich total schlecht. Ich dich auch. Das ist nicht schön. Von wo aus rufst du nur an? Von Friedrichshain. Ah, aus dem Bett. Bitte? Aus dem Bett. Du müsstest Kissen wegnehmen. Oh, ich verstehe dich. Also eigentlich null. Oh. Dann ist es eine ungünstige Voraussetzung, sich weiter zu unterhalten. Ich danke dir aber trotzdem für deinen Anruf. Ja. Ja? Schade. Nächste Mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, da hat jetzt jemand aufgegeben. Hallo, wer bist du? Hallo, hier ist Torte. Torte? Torte. Mensch, Kinder. Deine Mutti konnte dich aber ohne leiden, als du rausgekommen bist, wa? Oh doch. Ja? Oder als die Standesbeamtin erschienen ist und gefragt hat, wie soll er halt heißen, der Kleine? Ja, die hat ja noch ein paar Buchstaben dazu gedichtet. Ach, Tortellini eigentlich, oder? Genau. Ja. Na hey, gut, guten Torte, ja. Guten Abend. Ich wollte auch ein bisschen was loswerden. Ja, macht es. Also ich habe so einen kleinen Tipp. Ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn man die Sprache der Leute annimmt, beziehungsweise sich auf die Sprache der Leute einstellt. Das heißt, wenn du nach Schwaben reist, dann sprichst du anders als jetzt? Oder wenn du nach Sachsen fährst, auch? Genau. Ich nicht, bei Kurzaufenthalten natürlich nicht. Ja. Das heißt, ich bin mal vor 10 Jahren nach Berlin gekommen und habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, die Berliner wollen ja nichts von mir. weil ich gar keinen Slang drauf habe. Das heißt, jeder zweite Satz war, du bist ein Wessi, wa? Ah ja. Und das war ein ernsthaftes Problem für mich. Aus welcher Gegend kamst du denn? Bremen. Ah ja, wobei gerade so, sagen wir mal, dem, was, also so im weiten Bereich der Fischköpfe zuzuordnen, ist das der Berliner ja relativ aufgeschlossen, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee? Eher so zu dem Süden hin orientiert. Also meine Erfahrungen sind eher, dass die Vorurteile in Richtung Süden größer sind als in Richtung Norden. Ja, was die Berliner betrifft. Nun komme ich auch nicht aus. Vorurteile, aber die werden eher warm mit den Südländern, finde ich. Ja? Meine Freundin behauptet zwar auch mal der Gegenteil. Na, weil die Nordländer selbst ja nicht so warm sind, oder? Das stimmt. Die haben ja doch etwas kühleres Blut. Genau, mit dem komme ich. Und sind nicht so begeisterungsfähig wie der Berliner. Ja. Jedenfalls habe ich dann so... Hast du die Sprache hier der einheimischen Bevölkerung angenommen? Genau. Und dann konntest du dich mit denen viel leichter... Ja, du warst viel eher drin in der Truppe. Ja. Das heißt, die haben dich viel mehr aufgenommen. Die haben ja nicht mehr gefragt, ob du Wessi bist oder so, sondern das war ganz klar, du warst einer von denen. In welcher Situation bist du denn nach Berlin gekommen? Als klassischer Wehrdienstverweigerer? Nee, nicht. Das Berufes wegen. Des Berufes wegen? Genau. Schön gesagt. Und die Erfahrung habe ich auch im Ausland gemacht. Also ich habe mehrere Sprachreisen gemacht. Und vorher auch andere normale Reisen gemacht. Und da hat man immer so von dem Land ein bisschen was kennengelernt, aber nicht von den Leuten. Ja. Und wenn du so eine Sprachreise machst, man lebt in der Familie, da habe ich immer großen Wert aufgelegt, dann lernt man also innerhalb der Familie auch viel von der Umgebung und vor allem von den Leuten kennen. Hast du denn im Ausland schon mal gearbeitet? Gearbeitet nicht. Einfach mal so drei Wochen bzw. vier Wochen. Und dann aber in der Regel Sprachreisen? Sprachreisen. Ja. Und wenn du dich jetzt, sagen wir mal, ins Flugzeug setzen würdest und nach New York fliegen, wie würdest du denken, wieso würdest du dich damit Sicherheit nicht verhalten? Wie mit Sicherheit nicht? Schwer zu sagen. Also ich würde einfach direkt auf die Leute zielen. In eine Kneipe rein und einfach mal mit denen abquatschen und nicht mit der Gruppe dahin reisen. Weil man nämlich, beziehungsweise zu zweit, wenn man als Pärchen dort anreist, dann lebt man so innerhalb des Pärchens. Man kommt nicht an die Leute ran. Ist man aber alleine, dann ist man auf die Leute angewiesen. Ja. Das heißt, man muss ran an die fremden Leute. In welchen Städten, in denen du warst, welche Städte von denen, in denen du warst, hat dich denn so am meisten interessiert oder fasziniert? In Städte. Also Deutschland war es, Hamburg war nicht uninteressant. Mhm. München. Ja. Imponiert. Ja. Nee, versuchen wir es mal im Ausland. Ja, da war ich noch nicht in den Großstädten eigentlich. Mehr so auf Malta war ich mal. Ja. In England, in Paignton. Aber so die klassischen Paris, Rom? Großstädte selbst war ich noch nicht. Warschau, Moskau, New York? Noch nicht. Hast du alles noch vor dir? Genau. Und hast du dir denn fest vorgenommen, welche ist denn die Stadt, die du unbedingt sehen willst noch? New York würde mich groß interessieren. Und ansonsten tendiere ich eigentlich mehr so in Richtung Provinz, weil ich ja selbst in der Großstadt lebe. Was muss denn passieren, dass du jetzt irgendwann mal nach New York reisen wirst? Was müsste passieren? Was ist schwer zu sagen. Ich müsste einen New Yorker im Urlaub kennenlernen, der sagt, komm mal zu mir, ich zeig dir New York. Und bis das nicht passiert ist, wartest du erstmal ab? Habe ich noch nicht so die Ambition dazu, sag ich mal. Das ist ziemlich clever, das ist so ungefähr auch meine Strategie. Ja, sind wir auf einen Nenner gekommen. Ja, wir Fischköpfe, wa? Verbreiten wir es weiter, wa? Ja. Alles klar. Okay, danke dir für deinen Anruf. Mach's gut. Tschüss. Und tschüss. So, Mensch, Kinder, wir könnten eigentlich wieder ein bisschen Musik machen, wa? Vielleicht ein bisschen ausländischer. Honeymoon Killers. Ah, das ist eine klasse Nummer. Kansas City Milkman. die Honeymoon Killers. So, jetzt muss ich nochmal meine nachdenklich besorgliche Stimme an alle Benutzer des halbautomatischen Anrufsbeantworters, der die Telefonnummer 721 39 47 hat, richten. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist kein vollautomatischer Anrufbeantworter. Man kann davon ausgehen, dass er über Qualitätsbewusstsein und über eine kritische Distanz zum Anrufer verfügt. Und darüber hinaus auch über ein reiches Gefühlsleben, was ihn dazu befähigt, manchmal auch böse zu werden. Da rufen nämlich nur Leute an, die irgendwelche vorproduzierten Kassetten abdudeln. Das ist ja auch ganz schön. Es wäre trotzdem aber wunderbar, wenn auch noch tatsächlich richtige Anrufer, die hier unter dieser Telefonnummer nicht durchkommen, diese Gelegenheit zum Ausweichen nutzen würden und tatsächlich praktikable, weitererzählbare, sinnvolle Beiträge verbaler Art liefern würden und sich an die Potsdamer Telefonnummer 0331 721 39 47, also an den halbautomatischen Anrufbeantworter, wenden würden, um ihm Sachen mitzuteilen, die des Hörens wert sind. Das habe ich, glaube ich, schön gesagt. Sind noch 5 Minuten Zeit, ihn zu nutzen. Bis Mitternacht arbeitet er noch. 721 39 47. Noch 1 Stunde und 6 Minuten arbeite ich, indem ich hier weiter telefoniere. Guten Tag. Ja, hallo, hier ist der Matze. Tag, Matze. Ja. So, von welcher Stadt, die du erobert hast, wollen wir denn jetzt reden? Oh, pass auf, also ich möchte mit einer deutschen Stadt aufwarten. Ich glaube, ich nehme Düsseldorf. Das ist also... Ist ganz schwer zu erobern. Eigentlich schon, weil die Leute sind da alle ein bisschen komisch drauf, also habe ich zum Anfang jedenfalls gedacht, also ich war mittlerweile 3 Jahre dort. Wie haben sich dir denn die Düsseldorfer auf den ersten Blick selbst dargestellt? Oh, ganz schwierig, also schwer ranzukommen an die Leute. Verschlossen? Ja, noch nicht mal verschlossen, so nach dem Motto, du musst schon gut aussehen, wenn du jemand bist oder sein willst. Also und zumindest war damit ich damals noch ziemlich jung, weißt du. Und ja, nicht gerade mit gutem Aussehen gesegnet? Sodass du dann doch all deine Intelligenz und Eloquenz zusammenreißen musstest. Ja, es ging aber. Ja? Ja, also ich glaube, ich habe doch noch gute Chancen. Gut. Alles klar. Also warte denn, wie hast du denn gemacht? Mit erstens Kosmetik und zweitens? Nee, so nicht. Ganz einfach. Einfach mit dem, wahrscheinlich mit der Natürlichkeit rübergekommen, das ging dann auch schon. Dann waren die Frauen auf einmal wahrscheinlich anders drauf. Also nach einer bestimmten Zeit, also geht das schon. Also du hast deine ganzen Bemühungen eher auf den weiblichen Teil der Düsseldorfer Bevölkerung gerichtet, erstmal. Nee, das nicht. Um darüber dann auch an die Männer ranzukommen. Ja, wahrscheinlich auch. Also man lernt solche und solche kennen. Nicht so schlimm in Düsseldorf, ist das kein Problem. Ja, und könntest du denn das zusammenfassen, so in so nacherzählbaren Maßnahmen, die du oder Verhaltensweisen, die du entwickelt hast, um dir die Düsseldorfer Herzen zu öffnen? Ja, wahrscheinlich die Berliner Art. Das hat den Leuten also ziemlich gut gefallen. Also. Das heißt, so ein bisschen so langgezogen sprechen, schnodderig. Genau. Ja? Das kommt gut an. Und immer große Fresse. Richtig. Ja, darüber freut sich der Düsseldorfer. Da freut sich der Düsseldorfer. Und führt einen dann gleich durch die Stadt und zeigt einem die verschwiegensten Plätze und Orte. Ja, so ungefähr. Die zeigen dir dann, wo es dann da lang geht. Du erzählst halt was und du kommst dann halt mit denen dann Gespräch und irgendwann ist es dann so weit, dann kommst du in eine Clique rein und dann bist du halt drin. Und wenn du jetzt nach Düsseldorf fährst, wirst du immer mit großem Hallo begrüßt. Ja, ist so, echt. Super. Ja. Ja. Und wenn du das jetzt so zusammenfassen solltest, ist Düsseldorf deine Reise wert? Also ich kann es jedem empfehlen, zum Gucken auf jeden Fall, zum länger bleiben vielleicht nicht. Kommt man in die Versuchung, mal ganz schön Geld auszugeben. Ja, und wenn man guckt, was sollte man gucken? Ha? Und wenn man so zum Gucken kommt, was sollte man anschauen in Düsseldorf? Naja, vom Eindruck her, ich weiß nicht, wie es manche ist, die jetzt, sagen wir mal, kurz Zwischenstationen machen oder so, kann ich nicht groß sagen. Also es hat bei mir eine Zeit lang gedauert, um mir da eine Meinung zu bilden. Ne? Also weiß ich nicht, was das da für einen Eindruck ist. Das ist vielleicht ziemlich snobbig für ja, Stehen. Aber insgesamt hältst du Düsseldorf für eine prima Stadt, die man schon mal besuchen sollte? Also echt eine Stadt, die Deutschland lohnenswert ist zu sehen. Auf gut. Okay, dann danke ich dir für den Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag. Wo ist der Peter aus Friedrichshain? Tag, Peter aus Friedrichshain. Ja? Ja. Ich habe eine katholische Hochburg erobert praktisch. Und? Welche? Bamberg. Bamberg? Ja, kennst du Bamberg? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne eh einen legendären Bamberger. Ja, wer ist das? Aber ist der Bamberg? Doch, ich glaube, der ist Bamberg. Ja, es ist so eine ganz kleine Stadt in Franken, ist das. Ja. Ich bin da bis jetzt in Berlin, das ist wieder wesentlich wohler in Berlin als in Bamberg. Ja. Der Eierwerfer Dieter Kunzelmann kommt, glaube ich, aus Bamberg. Kunzelmann, wer ist das? Ja, das ist so ein Ex-Kommunade. Jemand, der da 67, 68 auch immer prima große Klappe gehabt hat. Ach so, ja, das ist Bamberg. Das ist aber nicht typischer Bamberg, glaube ich. Nee, er ist, glaube ich, auch nicht ein typischer Bamberger. Nee, überhaupt nicht. Sondern er ist, glaube ich, so durch diese Bamberger Schule gegangen und hat sich dem dann in extremster Weise verweigert und kann jetzt, glaube ich, kaum an Autoritäten, gerade Autoritäten aus dem Bereich der Politik, vorbeigehen, ohne, sagen wir mal, mit dem Ei auf die zu zielen. Mhm. Was ja eine durchaus ab und an hin und wieder sympathische Maßnahme sein kann. Ja. Ja. Aber es ist halt die Schwierigkeit, die Bamberger kennenzulernen, ne? Man muss halt die wichtigen Leute kennenlernen, dann geht's ganz gut. Ach, und dann, da geht dann so die klassische Hierarchie über Apotheker, Pfarrer und Polizist. Also Mensch immer schneller. Ja. Da kennt man auf einmal innerhalb von 2 Jahren 20, 30 Leute. Und was war denn die zentrale kommunikative Figur Bambergs? Also Universität wäre zu viel gesagt, aber so in der Richtung halt. Also man hat sich da getroffen, hat zumindest kennengelernt, ja. War aber dann eigentlich nie dort gewesen. Hat sich dann praktisch außerkommunikativ betätigt. Also du hast als Nichtstudent die Universität als Kommunikationsort benutzt. Nein, zum Kennenlernen halt, ne? Zum Kennenlernen. Zum Kennenlernen, ja, aber nicht zum Treffen halt, weil es ein langweiliger Ort ist. Ne? Was hast du selber gemacht in Bamberg? Studiert halt. Ach doch, studiert. Ja, also offiziell halt. Ja. Wie man das halt so macht als moderner Student. Also du warst eingeschrieben, hast aber nicht studiert? Ja, so ungefähr, ja. Ja, was hast du dann gemacht? Also was hast du da anstelle des Studierens getan? Ja, halt gelebt. Gelebt? Ja. Ja, und wie lebt sich so in Bamberg? Was? Wie lebt es sich so in Bamberg? Ja, eigentlich sehr angenehm eigentlich. Also, aber erst, wenn man die Stadt im Griff hat. Ja, man muss halt die Stadt kennen. Auch die ist ja ziemlich klein, aber man kennt mittlerweile alle Leute dort. Also es ist ganz, ganz eigenartig. Ja. Das ist in solchen Kleinstädten so besonders. Es geht ziemlich schnell, dass man alle kennt auf einmal. Also alle kennen einen. Ja, wunderbar. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Mensch, so. Tschüss erstmal. Ja, tschüss, Sinan. Ich würde mir jetzt wünschen, dass diese, sagen wir mal, Triade Düsseldorf-Bamberg, also dass es jetzt nicht so eine Triade Düsseldorf-Bamberg-Jüterbock wieder wird, sondern dass wir vielleicht doch noch hinauskommen in die weite Welt und an Städte gelangen, die zu erobern vielleicht einen etwas exotischeren Reiz haben, als es jetzt, sagen wir mal, bei Bamberg der Fall wäre. Guten Abend. Hallo. Hallo? Ja. Ja, hallo, Namen. Ja, ich würde ja wieder gerade weil Frauen ermutigen, hier anzurufen. Nicht, dass es einen Eindruck macht, dass es ein frauenfeindliches Thema ist, wie ich es vorhin vermutet habe. So, wer bist denn du? Udo. Tag, Udo. Ja, hallo. Also. Um welche Stadt geht's dir? Ja, um die Weltstadt, würde ich denken, Paris. Ah. Ja. Mhm. Und, also, ich war jetzt schon ein paar anderen großen Städten, aber. Ich würde mal der neigten Hörerschaft einen Eindruck von Paris vermitteln. Nee, du sollst jetzt keinen Eindruck von Paris oder vermitteln, sondern sagen, wie du in Paris gelandet bist. Ja, ja. Also gelandet bin ich im Zug. Ja. Also. Ja, so, so eng war jetzt nicht gemeint, der Begriff des Landens. Ja. Und also ich war zu einer Zeit da, als noch nicht die ganzen Touristen da waren, was zwar relativ schwer ist, was man aber mit Frühjahr oder Herbst bezeichnen könnte. Mhm. Und ja, also ich war in so einer Familie untergebracht und auch aus den Erfahrungen in den anderen Städten würde ich sagen, dass man... Wie bist du zu dieser Unterbringung gekommen? Das hat jemand für dich erledigt? Ja, das war so eine Art Schüleraustausch. Ah, ja, ja. Und also meine paar Brocken Französisch waren also auch etwas schlecht und daher habe ich mir die Stadt und auch die Familie so erstmal mit einer großen Portion Freundlichkeit erschlossen und dann ging es so weiter... ich bin immer da in Niang, also als Tourist oder als Besucher der Stadt, wo, also erstmal abseits der ganzen Touristenpfade. Mhm. Und das war in diesem Falle im algerischen Viertel. Also in Paris leben ja viele Algerer, also ja doch. Mhm. Und ja, da war also mal ganz viel Kultur und das war immer ganz toll, muss ich sagen. Und deswegen kann ich auch nur jedem sagen, der irgendwie in eine fremde Stadt fährt, auf keinen Fall in die Touristenhochburg zu gehen. Notre Dame, ja. Ja, also Montmartre meiden, Eiffelturm meiden. Also die See ist auch absoluter Mist eigentlich. Moulin Rouge. Das ist ein, also total daneben Moulin Rouge, ja. Ja. Also da stand ich als Ostberliner bin ich hin, ganz erwartungsvoll, stieg aus der U-Bahn und es ist einfach eine dreckige, lange Straße, wo auf irgendeinem Haus eine rote Plastemühle draufsteht. Und das ist dann Moulin Rouge, also das hat null Reiz. Ja, dann also doch lieber in die Neubauviertel. Das dann auch nicht, also ich kann ja kurz mal einen Eindruck geben, ich bin also durch die Straßen, oben war Montmartre, was auch nicht so super interessant ist, aber doch beeindruckend irgendwie. Und unten waren halt diese ganzen ausländischen Viertel. Und da kann ich zum Beispiel jedem Paris-Besucher nur empfehlen, dass er mal in eine sogenannte Boulangerie geht. Das ist so eine Art Bäcker auf Französisch. Und noch ganz verschiedene Läden der Franzosen. Aha. Und da kann man sich also wirklich ganz toll, wenn man die Leute ganz freundlich grüßt mit so einem Bonjour und Je voudrais und alles ganz nett und freundlich vorstottert, dann kommt man eigentlich ganz schnell Kontakt mit den Franzosen. Und so ist es auch mit den anderen Leuten in anderen Städten. Ja. Ja. Das ist mein Tipp eigentlich. Gut, Udo. Danke dir für den Anruf. Ja. Okay. Tschüss. So, wenn ich vorhin immer von der U-Bahn gesprochen habe, dann ist ja da doch so eine Art militärischer Konnotation dabei. Als ich jetzt in London war, habe ich mir eine wunderbare Platte mitgebracht mit 24 Wartime Songs. Das sind Lieder aus dem Jahre 1939, die man schon eher so in Vorahnung oder in Richtung Zweiter Weltkrieg entwickelt hat. Es sind einfach großartige Songs dabei. Und wir wollen uns jetzt mal anhören, wie Elsie und Doris Waters, ein wunderbarer Name, gesungen haben von ihrem Versprechen, ihre Wäsche auf der Siegfried Line aufzuhängen. Washing on the Siegfried Line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line, 'cause the washing day is here. Wo mir fällt gerade ein, dass eigentlich jetzt nach dem Telefonat eben eine andere Musik viel besser passt. Wir hören uns vielleicht Elsie und Doris Waters als Folgende an und spielen jetzt erstmal Baccarat, ja? Baccarat in Paris quasi. Die machen es ja so clever. Wow, hello! You are looking good, my dear. How was the island, the sun and the sea? Tell me all about it. Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance? All right then. Laying down by the seaside, one lazy afternoon. In the sun, in the sun. Having fun, having fun. Watching him, watching me. Was he pretty? Looking naughty. I thought it was too soon. Oh, but then, why was that? Oh, that man, oh, that man stood before me as tall as a tree. He asked me, parlez-vous français? If you do, we will be okay. If not, it's alright, 'cause baby, tonight, l'amour will teach you what to say. He asked me, voulez-vous danser? If you do, we will be okay. 'Cause love. Have you had a feeling said. That's what he did to me. I'll show you where is the way to Paris. I don't care if it's far. I'll be bad. I'll be bad. I'll be mad. I'll be mad. I'll be crazy as Paris can be. They'll ask me if I'm in France. If you do, we will be okay. If not, it's alright. Cause maybe tonight, l'amour will teach you what to say. They ask me, voulez-vous danser? If you do, we will be okay. Cause lovers in French, speaking with a dance, l'amour will teach you what to say. Olé! Baccarat. Einen habe ich damit auf jeden Fall glücklich gemacht. Traktor Wilson, der dann nachher ab 1 hier den Night Flight wahrscheinlich moderieren wird, der hat sich sehr gefreut und auf seine stolze Baccarat-Singles-Sammlung verwiesen. Ich weiß nicht, ob er heute auch spielen wird. Ich würde euch die Daumen drücken. So, wir telefonieren hier erstmal weiter. Und zwar mit wem? Ja, hier ist Matthias. Tagchen. Tag Matthias. Ja, ich hätte vielleicht auch ein paar Städte anzubieten, wo ich mal war. Und zwar vielleicht Reykjavik. Immer und dann immer Belfast zum Beispiel. Ja, und in welcher der beiden Städte hast du denn besonders intelligent angestellt? Ich denke, in Reykjavik war es intelligenter. Also warst du intelligenter? Ja. Ja? Ja. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Naja. Du intelligent in Reykjavik? Also erstmal angekommen ist man ja in Keflavik ja, mit dem Flugzeug. Mhm. Und dann muss man erstmal mit dem Bus Richtung Reykjavik fahren. Das war ich jetzt Meter cool gesagt, weil ich war noch nie in Keflavik. Das war schon eine sehr intelligente Leistung, ja. Mhm. Aber dann in Reykjavik wussten wir natürlich, wollten wir auf den Zeltplatz, aber wussten nicht, wo das Ding ist. Ah. Und da waren wir natürlich ganz blickig, haben uns einfach hinter denen hinterhergeschlichen, die auch einen Rucksack drauf hatten. Ah ja. Und schon waren wir da. Und so habt ihr zum Zeltplatz gefunden. Ja. Ja. Und wie habt ihr dann, sagen wir mal, die Eroberung Reykjaviks in Angriff genommen? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Wir mussten uns erstmal ein paar Finanzen besorgen. Und da sind wir erstmal in der Stadt gegangen, haben eine Bank aufgesucht. Ja, habt ihr eure Wasserspritzpistolen rausgeholt? Genau. Ja. So ungefähr sah es aus und dann haben wir dann einfach uns... Viel Geld geben lassen? Und was besorgt? Einen Stadtplan. Und mit diesem Stadtplan konnte man eigentlich in Reykjavik eine ganze Menge anfangen. Ja, und sagen wir mal jetzt so, Stadtplan hältst du jetzt schon für eine extrem intelligente Maßnahme? Ja, weil das da einfach relativ schnell ging, um sich da überhaupt erstmal diese Stadt... erobern, wo das denn nur Ja, clever. Aber ihr seid offensichtlich in Gruppe gereist. Nee, zu zweit sind wir nur gereist. Naja, Gruppe. Du kam ja vorhin die These, dass ja die wahren Reisen die Alleinreisen sind. Weil man da nämlich tatsächlich gezwungen ist, Kontakte zur einheimischen Bevölkerung aufzunehmen, was ja nicht unbedingt passiert, wenn man zu zweit ist. Das stimmt. Vielleicht nicht so unbedingt, aber Kontakte muss man natürlich aufnehmen, einfach um fragen, wo was ist, wie was ist, wo man hinkommt, wie man hinkommt und so weiter. Ja, bist du denn schon mal irgendwo ganz allein gewesen? Ganz alleine? Nö. ganz alleine war ich noch nirgendwo. Das heißt, du hast dann doch immer noch so eine Sicherheit dabei, mit der man sich in der Muttersprache verständigen kann. Mehr, ja, mehr zufälligerweise. Ich meine, auf einer einsamen Insel oder so bin ich noch nicht gewesen. Und ganz alleine irgendwo in einer fremden Stadt war ich auch noch nicht, nee. Weil du dich nicht traust? Trauen? Nee, trauen ist keine Sache. Das ist einfach interessanter oder nicht so langweilig, wenn man nicht alleine ist. Das kannst du doch nicht einschätzen. Du warst ja noch nie nicht alleine. Ja gut, ich stelle mir das aber so vor. Zumal ich ja nicht nur mal einen Tag oder so oder zwei Tage mal in eine Stadt fahre, sondern ich mache ja meistens Urlaub irgendwo da. Ja. Und da möchte ich schon dann nicht alleine sein. Weil sonst die Freundin rummosert. Na, genau. Ach so, dann ist es also eher der Zwang der Verhältnisse, der dich dazu bringt, nicht alleine zu reisen. Na, ich will auch nicht alleine reisen. Das ist ja das. Und ist dann aber vielleicht... Ich freue mich ja, wenn sie dabei ist. Ja. Und so ein Erlebnis alleine haben und dann hinterher erzählen, das ist ja nicht so schön. Ja, dann will ich dir das jetzt nicht einreden, aber natürlich bestimmte Erlebnisse verbieten sich, wenn man, also gerade wenn man zum Beispiel die Freundin dabei hat. Das stimmt natürlich. Ja? Mhm. Und Erlebnisse, die vielleicht nicht uninteressant wären. Das kann schon sein. Ja, das hast du dir so aber noch nicht überlegt. Überlegt? Ich meine, ich bin ja nicht immer mit Freundin gefahren. Sondern ab und an dann auch mal mit Freund. Bekanntem, sagen wir mal so. Ja. Ja. Und da war es ja ein bisschen anders. Ja. Na Mensch, denn versuch doch vielleicht doch mal irgendwann mal alleine zu fahren. Ganz alleine kann ich mir ja nicht so richtig lustig vorstellen. Trau mich auch immer nicht. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo? Guten Tag. Hallo? Ja, Tag, wer bist du? Hier ist wieder das Herr Henry aus Freiberg. Tag, Sir Henry aus Freiberg. Der letztes Mal diesen Rave-Kuttner-Mix da produziert hat. Ja, ja. Kommt heute wieder eine, wollte ich bloß sagen. Dann ja, seid ihr da nicht so sicher, weil... Gut, okay. Weil der halbautomatische Anrufbeantworter hat sich schon darüber beschwert, dass jetzt nur noch immer irgendwelche Kassetten vorgespielt werden. Ja, ich hoffe es. Ich würde gerne auch sonst drauf sprechen. Ich habe jetzt lange probiert, aber ging nicht. Kam nicht rein. Sonst jetzt bin ist, ich bei dir. Jetzt ist zu spät. Jetzt hat er seine Arbeit sowieso eingestellt. Eben, jetzt schneidet er gemerkt. Das Band. Ja. Dann wollte ich dich mal fragen, du hattest doch mal davon geredet gehabt, dass... du mal eine Sendung machen willst, wo du nur Musik von Hörern spielen willst. Mhm. Bist du da dran noch interessiert? Ansonsten, da würde ich dir nämlich vielleicht eine Kassette irgendwann mal zuschicken. Nee, wir würden ja reichen. Ich fände es ja. Also eigentlich stelle ich mir das so vor, weil mit Kassette ginge auch. Aber eigentlich viel besser wäre das, glaube ich, wenn direkt am Telefongerät musiziert würde. Ach so, oder? Ja. Das ist natürlich. Also wenn man dann im Wohnzimmer dann so richtig so eine Riesenanlage aufbaut, ja, Schlagzeuger, Bass, Bläsergruppe, zwei Gitarren, Sänger, ja, Chor, Platz nehmen und dann volle Power machen. Das ist die Zeit ein bisschen blöd. Ich meine, ich spiele Klavier bloß. Ich weiß nicht, ob sich das so gut macht, da so zwischen 10 und 1 da großartig loszuspielen. Ich glaube, da wären alle 15... Wohnungen, beziehungsweise alle 15 Familien, die bei da bei uns. Ach, geht, da gibt's doch aber einfache Sachen. Da packst du in die Bettdecke rin und dann wird es ein bisschen leiser. Dann kommt oder, über Telefon. Oder Keyboard, habe ich auch. Oder Keyboard, da kannst du ja. Das ist noch besser, da könnte man über Kopfhörer arbeiten, das ginge. Ja, naja, es wäre schon so, dass es dann über in die Telefonleitung müsste schon noch reinkommen. Aha, also du meinst direkt über Telefon? Direkt über Telefon, das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja, das Thema habe ich heute nicht ganz mitgekriegt. Ich stehe in der Telefonzelle und bin vorhin auch erst aufgewacht wieder mal und bin dann zur Telefonzelle gegangen. Oh, das ist ja ein schlechtes Zeichen für den Verlauf der Sendung. Ja, es geht eigentlich darum, wie stellt man es besonders intelligent an, wenn man zum ersten Mal in einer fremden Stadt ist und die tatsächlich kennenlernen will. Ja, ne, das kann ich dir sagen. Ich bin zum Beispiel... nach Paris gefahren letztes Jahr, ja. War da mit meinen Eltern im Sommerurlaub zum letzten Mal und habe aber das Problem, dass ich leider kein Französisch kann, obwohl ich... Warte mal, im letzten Jahr mit deinen Eltern? Mit meinen Eltern, ja. Die jedoch auch kein Französisch können. Ja. Aber der Vorteil war, dass meine Eltern schon mal in Paris waren und so konnte ich mich zumindest einigermaßen dadurch zurechtfinden. Und die Stellen kannten, wo man nicht Französisch reden muss. Ja, eben. Ja, das ist in Frankreich überhaupt ein Problem. Mit Englisch kommt man in Frankreich ja überhaupt nicht voran, ne? Ja. Sehr schwierig. Genau, in London, also London finde ich zum Beispiel auch eine tolle Stadt. Da kommt man mit Englisch ganz gut durch. Da braucht man sich eigentlich nicht zu intelligent anstellen, wenn man mit der U-Bahn fährt, denn das wird einem eigentlich fast in den Mund gelegt durch die ganzen schönen Aushänge da und die ganzen Linien. Das ist eigentlich sehr intelligent da verarbeitet. Das ist super gemanagt, ne? Wie man irgendwo hinkommt. Ja, also Berlin kann man da auch nur loben. Naja, aber so schön wie in London ist es nicht. Nee, in London habe ich mich echt ohne Probleme zurechtgefunden und das ganz alleine da. Ja. Gut, also deine Lehre wäre, was Paris-Reisende betrifft, Eltern mitnehmen, die schon mal da waren. Ja, oder andere Leute halt, die sich da schon auskennen. Und da kann man sich halt dann doch ganz gut zurechtfinden. Gut, das war eine kurze und knappe Ansage. Ich danke dir für deinen Anruf, weil ich unbedingt noch meine schöne Musik hier spielen will. Ja, okay, tschüss. Ja, tschüss. Schönen Abend noch, ne? Okay, schönen Abend. Hier kommen jetzt, vorhin schon angekündigt, vorhin schon angespielt, jetzt aber ausgespielt, Elsie und Doris Waters, we are gonna hang out the washing on the Siegfried Line. On the Siegfried Line, have you any dirty washing, Mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line, 'cause the washing day is here. Now whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're going to hang out the washing on the Siegfried Line, if the Siegfried Line's still there. Gert, oh. Mrs. Warwick's had a letter from her boy. Oh, is he over there then? Yes. Oh. Can I have the other side? Yeah. She sent me his letter down to read. Go on. Here you are. Read it to us, Dave, will you? Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Nice, isn't it? Yeah. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and all. That's good. Here's the song that we'll all sing, it won't half make you laugh. Come on, they're coming by. Oh, quick, Gert, open the window. Won't you see Ben? Sergeant Mitchell. Hiya, Sergeant. Oh, you won't look our way now. Oh, good sword. Go on, you saucy old so-and-so. Some say good old Sarge. Shut up, Daisy. Well, I know him. He was Bert's sergeant in the last war. Was he? Oh. Mm. Bert joining up again? Well, as a matter of fact, Gert, they've asked him not to interfere. Oh, hard weather, the weather may be wet or fine. We'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the sea. Das ist immer wieder erstaunlich, den Optimismus, den englischsprachige Militärmusik hat. Die Amis packen es prima und die Engländer offensichtlich auch. So, was machen wir jetzt? Wir telefonieren jetzt noch ruckzuck weiter, bald sind ja wieder Nachrichten. Aber bis dahin, also vorher kommt natürlich noch eine schöne Musik. Bis dahin telefonieren wir aber erstmal wieder. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, guten Tag. Hi, hier ist Michaela. Ich muss erstmal das Radio ausmachen. So. Hallo? Ja? So. Also, es haben mir schon eine ganze Menge Leute viel über Paris erzählt, deshalb werde ich das jetzt vielleicht nicht tun, auch wenn ich da 2 Jahre das Glück hatte zu studieren. Ich denke, wenn man... Das ist ja auch eine schöne Form, eine Stadt kennenzulernen, wa? Wie bitte? Das ist ja auch eine schöne Form, eine Stadt kennenzulernen, wenn man da wirklich zu tun hat. Ja, also ich habe es eigentlich nicht sehr intelligent angestellt in Paris, muss ich sagen. Aber ich werde doch erstmal dir die Sachen erzählen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ja. Ich glaube, wenn man irgendwo hinfährt, da muss man sich überlegen, ob man mehr dazu gezwungen ist, eigentlich zu beobachten oder ob man die Möglichkeit hat, in die Rotkreuz. Und das waren lauter Wege, die eben überhaupt nicht touristisch waren. Nun ist mein Arabisch eigentlich eher aufs Überleben. Also ich könnte damit gerade überleben, aber nicht so richtig Kommunikation betreiben. Und natürlich sprechen die auch Französisch und trotzdem ist es eben was anderes. Und dann habe ich eher versucht, mich möglichst unauffällig zu kleiden. Also ich habe mir zum Beispiel Nee, Kuttner kommt sonst immer zu Wort. Jetzt komme ich zu Wort. Die Stimme aus dem Hintergrund. Ja, völlig unberechtigt. Du hast recht. Nee, jetzt bin ich erstmal dran. Ja, ja. Also zum Beispiel habe ich dann einen großen Unterschied gemerkt, ob du dir halt so ein Werbetuch über den Kopf machst und dadurch ein bisschen dich orientalisierst, nicht? Also vom Aussehen her. Und wenn du dann über auf Märkte gehst und dann immer tiefer reingehst, und dann merkst du schon, dass das eben Gegenden sind, wo eigentlich keine Touristen mehr hinkommen. Und das wird dann, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber du kannst viel leichter dann ein bisschen mal in der Ecke stehen und beobachten und auch Bilder an dich aufnehmen, wenn du dich dann ein bisschen unscheinbarer machst. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Trampen ist eigentlich auch eine tolle Gelegenheit, um ganz spontan in Kontakt mit Leuten zu kommen. Also wenn ich in Nordspanien, das ist aber schon eine Weile her, da weiß ich noch, da bin ich getrampt und da waren dann zwei Baskinnen. Und die haben absolut darauf bestanden, also wir sind da zu zweit getrampt und die haben absolut darauf bestanden, uns unheimlich umherzufahren in der Gegend, uns alles Mögliche zu erklären. Als wenn sie so eben für ihr Anliegen so eine Art Werbung machen wollten. Das war ganz amüsant. Weil mir gerade einfällt, weil du von Trampen redest, dass, glaube ich, ein probates Mittel auch ist, die einheimische Bevölkerung zu erschrecken. Als ich durch Ungarn getrampt bin ich dann auch in so einer Kneipe gelandet, habe mich da mit den Leuten unterhalten, die erst extrem misstrauisch waren, und es stellte sich dann nach einer halben Stunde raus, dass sie dachten, die Zigeuner sind unterwegs. Mhm. Und die haben dann da erstmal im Dorf alle Wäsche von alleine genommen und waren dann aber extrem, also hatten erstmal ihren Schreck und waren dann aber extrem erleichtert, dass ich doch eher ein braver Deutscher war. Und du habt dann eine ganz besonders warme und herzliche Aufnahme. Aha. Aber das kann man vielleicht auch nicht so als Regel jetzt praktizieren. Ja, also mit Zigeuner, das ist so eine Geschichte. Also ich war vor 2 Monaten mal in Bulgarien für 10-14 Tage und mein Freund ist eben auch Künstler und da sind schon seit 10 Jahren Ostberliner Künstler so auch in so ein Zigeunerdorf gefahren. Was, ich soll nicht sagen wo. Gut. Ist halt ein Zigeunerdorf, was relativ weit südlich an der Schwarzmeerküste ist. Und also das fand ich sehr, sehr angenehm. Die Menschen waren sehr angenehm und wahrscheinlich sind es auch nicht so die typischen. Also die sind schon halb sesshaft, aber auch noch nicht so lange. Aber ich wollte auch noch was anderes sagen. Also wenn ich zum Beispiel gezwungen bin, eben eine Stadt dadurch zu erschließen, dass ich vor allen Dingen ganz viel gucke und weniger reden kann, dann würde ich wirklich ganz viel laufen. Denn ansonsten kann man sich einfach erstmal je nach Jahreszeit immer auch irgendwo hinsetzen und zuhören. Oder man kann zum Beispiel, wenn in der Stadt eine Uni ist, dann kann man da hingehen, dann kommt man meistens ziemlich schnell mit Leuten auch ins Gespräch. Also wenn man so Tipps haben will nach, was weiß ich, Szenekneipen oder und welche Sachen. Und hättest du denn in so einer Stadt den Ehrgeiz, Szenekneipen zu erobern? In welcher Stadt? Ja, in irgendeiner Stadt, weiß ich nicht. Weil du hast gerade Szenekneipen gesagt. Naja, also ich hatte... Mir ist immer aufgefallen, mir hat immer viel Spaß gemacht, dann eher so in Stino-Kneipen zu gehen. Also wo die Leute, so Prolo-Kneipen, wo die Leute so von der Arbeit kommen und da irgendwie ein Bier trinken oder einen Wein. Die sind ja leichter zugänglich, die findest du ja eher. Ja, ich meine, die sind meistens nie so schick eingerichtet, da dominieren dann doch irgendwelche Plastikstühle und so, aber dafür ist da mal prima Stimmung. Also ich denke, es kommt sehr darauf an, wo du bist. Also ich stimme dir dazu. Also solche Kneipen, wo die Leute eben hingehen, wenn sie wirklich von der Arbeit kommen, dann kommt es eben auch ein bisschen darauf an, wo das ist. Also zum Beispiel, wenn in Beirut, konntest du das als Frau ziemlich schlecht machen. Weil das einfach durch den Krieg, also da war ich 85, 86. Und da war das relativ schwierig, einfach weil durch den Krieg Frauen sich zurückgezogen hatten. Obwohl der Libanon noch, da hat die Frau noch eine ganz andere Stellung. Also da arbeiten Frauen auch normal und gehen auch in Cafés oder so. Ja, ist also nicht zu vergleichen irgendwie mit dem Süden. Und aber da ist es dann schon schwieriger. Also ich denke, es kommt sehr auf das Land an. Und ansonsten würde ich ganz viel laufen. Also wenn ich erstmal so ein Gefühl kriegen will. Wirklich ganz viel laufen durch die Stadt. Ja, und ansonsten mit Menschen reden. Je nachdem, wie viel Zeit man hat. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Bitte, tschüss. Tschüss. So, ich muss jetzt nämlich unbedingt noch eine Musik spielen, die zu einer Stadt gehört, die hier kaum zu Wort gekommen ist. Es sind Goebbels und Hart, Blitze über Moskau. Schön, schön. 0.31 Uhr. Fritz Kurzinfo. Bericht. Verteidigungsminister Rühe und Außenminister Kinkel informieren heute die zuständigen Bundestagsausschüsse über den Kabinettsbeschluss zum Bundeswehreinsatz in Bosnien. Im Fall eines Abzugs der UNO-Blauhelm-Truppen will Deutschland unter anderem Tornado-Kampfflugzeuge und Sanitätssoldaten entsenden. Abkommen. Der frühere US-Präsident Carter hat bei seinen Vermittlungen im Bosnien-Konflikt einen Waffenstillstand erreicht. Beide Kriegsparteien sicherten zu, ab dem 23. Dezember die Kämpfe im ganzen Land einzustellen. Angriffe. Russische Interventionstruppen haben ihren Vormarsch auf die tschetschenische Hauptstadt Grozny fortgesetzt. Sie stoßen allerdings auf heftigen Widerstand. Rauswurf. Der deutsche Neonazi Thies Christoffersen hat nach monatelangen Protesten von Anwohnern seine Wohnung in dem dänischen Dorf Kollund geräumt. Der Herausgeber der in Deutschland verbotenen Zeitschrift Die Bauernschaft hatte der Grundlage des liberalen dänischen Rechts seine Propagandatätigkeit von dort aus fortgesetzt. Wetter. Temperatur zurzeit 1 Grad, nachts Gletterbildung bei Tiefstwerten um minus 3 Grad, tagsüber gebietsweise Regen oder Schnee bei Werten zwischen 1 und 3 Grad. Fritz bringt Steine ins Rollen. Your love is strong. The Rolling Stones. Hey, you're so sweet. In der Voodoo Lounge. Make me hard. Live in Berlin. Make me hui. 17. August, Olympiastadion. Hey, hey. The Rolling Stones, live in Berlin. Präsentiert von Fritz. This song's called Fog Town. It's another word for San Francisco. Cause it's got the fog coming around the bay. Was a red sun rising early in this ghetto. Full moon was rising late last night, but you would not know. No, you was fast asleep. You only see the city in the broad daylight. In the broad daylight. Fog down, fog down, I'm down. Out on your streets I would run if I only had a place to run to. Oh, Fog Town. Her name was Ruby Red. She was a two-bit hooker. She had a man named Juan. He tried to keep her clean, but late last night when the heroin took her, there was a one less siren when the sirens reach the scene, reach the scene. Fog down, fog down, I'm down and out on your streets. I would run if I only had a place to run to. Oh, Fog Town. Charms of a painted lady and survival bites like a black-headed bitch. You can find yourself on the closest corner. You wanna stay, you wanna go. You got the Fog Town itch. You got the Fog Town itch. Fog Town. Fog Town. I'm down and out on your streets. I would run if I only had a place to run to. Oh, Fog Town, it's gonna be the death of me, death of me. It was a red sun rising early in this ghetto. A full moon was rising late last night, but you would not know. No, you were fast asleep and you only see the city in the broad daylight. In the broad daylight, in the broad daylight. Michelle Schock, die in offensichtlich ländlicher Atmosphäre eher von Fog Town singt. Kinder, was seid ihr für kühl kalkulierende Schlitzohren? Ich habe es genau bemerkt. Kaum fangen die Nachrichten an, zack, legen sie alle den Hörer auf, sind die Leitungen leer. Und so, wenn Prinz leider langsam so beim Wetter, beim Verkehr ist, dann sind die Leitungen alle wieder voll, rufen alle an. Das ist ziemlich clever. Das nutzt jetzt nur nicht mehr allzu viel. Allzu viel, übermäßig viel werden wir jetzt hier nicht mehr telefonieren können. Ich werde mir aber trotzdem die Mühe geben. Vielleicht machen wir halt einfach doch mal diese bewährte Tradition des Schnelldurchlaufs, dass alle, die noch so halbwegs da sind, mal kurz zu Wort kommen. Ihr müsstet euch dazu aber natürlich kurze Sätze zurücklegen und euch vielleicht mit 10, 15, 20 Sekunden bescheiden. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Tag, wer bist du? Hier ist der Carsten. Carsten, wärst du denn in der Lage, deins so in 20 Sekunden zu sagen? Mein was? Dein Zusagendes. Mein Zusagendes? Dein Zusagendes in 20 Sekunden zu sagen. Ja, ich könnte sagen, dass ich wieder nicht weiß, worum es geht, weil ich gar nicht höre. Von wo aus rufst du denn wieder an? Mainz. Ach, aus Mainz schon wieder? Ja. Ach, Mainz bleibt Mainz. Mensch, das ist ja nicht schwer, wenn ich dir jetzt noch ein Thema verklickern soll. Pass auf, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du nach der Sendung noch ein paar Minuten im Studio bist. Ja, kann nicht sein. Dann erklärst du vielleicht nachher noch. Dann erklärst mir nachher. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, wer bist du? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ja, ich bin der Clemens. Tag, Clemens. Also, ich habe beschlossen, um allen möglichen Menschen, die hier anrufen, noch Gelegenheit zu geben, zu Wort zu kommen, sie nur ganz kurz zu Wort kommen zu lassen. Jetzt? Jetzt. Ne, also möchte ich mir auch kurz fragen. Das ist sehr ehrenwert. Ja, zu diesem Thema fiel mir ein, das hat mir erst nicht so gefallen, aber zu diesem Thema fiel mir ein, dass ich im Februar dieses Jahres nach Potsdam fahren wollte. Und hatte aber mit widrigen Umständen zu kämpfen, erstmal mit dem Wetter, in dem es von einem Tag zum anderen schlagartig kalt wurde. Ich es erstens verschlafen hatte an dem Tag, meinen Bus gerade noch so bekam, der in die Kreisstadt fuhr, wo ich dann in die S-Bahn umsteigen musste nach Dresden. Die S-Bahn fiel aber aus aufgrund der Kälte. Ich aber noch wusste, dass auch noch Busse fahren, so aber zu spät nach Dresden ankam, dort meinen Zug verpasste, der mich nach Berlin fahren sollte. Ich dort 2 Stunden warten musste, also in Dresden, und um dann erst irgendwann später am Abend nach Berlin zu kommen, musste nur noch nach Potsdam. Und da sagte man mir, dass Pendlerverkehr ist. Ich als gebürtiger Sachse hatte nun keine Ahnung, was das mit dem Pendlerverkehr nun auf sich hat. Naja, da bin ich. Also bin natürlich gutgläubig in die S-Bahn eingestiegen, musste umsteigen und musste nochmal umsteigen. Hallo? Ja, ja. Und in Breitkreuz oder Westkreuz oder wie das heißt, bin ich natürlich prompt in die falsche S-Bahn eingestiegen. Hatte nun das Glück aber auf meiner Seite, um dort noch zu fragen, ob ich in der richtigen S-Bahn sein, weil es dort, ich glaube, 2 Bahnsteige zur gibt. Und bin so noch in die richtige S-Bahn gekommen und bin dann spät abends nach Potsdam dann endlich gekommen, um dort von meiner Verwandtschaft abgeholt zu werden. Und ist es eine geile Stadt, Potsdam? Ja, also ich habe erstmal mit meinem Cousin dort erstmal eine Kneipentour gemacht. Und bin in die Fritz-Kneipe gekommen, war ein bisschen enttäuscht. Das kommt mir irgendwie so leer, kam mir das dort vor. Ja, kann sein, wenn es leer war, dann kommt es einem ziemlich leer vor. Wenn es voller ist, dann kommt es einem oft voller vor. Nö, die war schon relativ voll, aber irgendwie sah es so leer aus. Also Wand, dekorativ, war ja... Gut, ich werde es den Leuten sagen, dass sie den doch versuchen sollten, einen volleren Eindruck zu erzeugen, ja? Ja. Okay, danke dir, das war die Leidensgeschichte eines Sachsen. Okay. Auf dem Weg nach Potsdam. Tschüss. Tschüss. Eigentlich geht es ja um Strategien, wie man Städte clever erobert. Mal sehen, ob jetzt was kommt. Aber ganz kurz, wer bist du? Hier ist Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, könntest du denn in 3 Sätzen sagen, was du zu sagen hast? So bin ich ja die schnellste Maus von Mexiko oder so, ne? Ja, nee, pass auf, also wenn ich in eine fremde Stadt drin komme, dann nehme ich erstmal mein Sombrero ab, dann sehe ich schon mal viel weniger Touri-mäßig aus. Und wenn ich mir dann noch Hosen anziehe, dann geht das eigentlich hoch. Dann kann ich da eigentlich so frei rumlaufen. Da kennt mich kein Mensch. Super. Zumal ich ja sowieso eine Maus bin, ne? Tschüss. Ciao. Hallo? Hallo Kuttner, hier ist nochmal das Henry. Ich wollte nochmal fragen, wann der nächste Sprechfunk ist. Ob nächste Woche oder erst im neuen Jahr? Nächste Woche. Ja. Sag ich jetzt mal so. Hat okay. Ja nicht allzu viel zu bedeuten, was ich so sage. Naja, okay, ich hoffe es mal, ne? Ich hoffe es auch. Tschüss. Hallo? Ja, hey, hier ist der Thorsten. Tag, Thorsten. Hallo Kuttner. Ja, ich weiß nicht, erzähle ich schnell eine Geschichte. Ja? Aus Montego Bay. Das ist in Jamaika. Oder oh, Jamaika. Klingt ja gut. Naja, und weiß ich nicht, da bin ich irgendwie in eine falsche Ecke geraten, so zum Übernachten im Ghetto. Und naja, und dann habe ich mir eine Strategie überlegt, wie ich da so überlebe. Wollte ich erst so tun, als ob ich schwarz bin, hat nicht funktioniert, weil ich auch sehr weiß bin und ziemlich groß. Und im Endeffekt habe ich dann immer so getan, als ob ich völlig bekifft bin. In Jamaika kiffen die total viel. Ja, da ist dir dann nicht allzu viel passiert, aber direkt erobert hast du die Stadt damit nicht. Nee, die haben mich doch ausgerobbt. Gut. Okay, weil du so einen bekifften Eindruck gemacht hast. Ja, ich bin. Gut, der kriegt sowieso nichts mit, der Kerl. Gut, vielen Dank. Tschüss. Ein Meter. Ist er jetzt raus hier oder was? Hallo? Ja. Ach, da ist er schon drin. Ja. Ja, also in Anlehnung an die eine Musik, die vorhin gespielt wurde, sollte man nicht, um eine Stadt kennenzulernen oder ein Land kennenzulernen, nicht in dieses Land fahren, wenn man in den Flitterwochen ist. Ach so, weil man dann damit dir noch zu tun hat, seine Flitterin da kennenzulernen. Ja, zum Beispiel. Und da wahrscheinlich wenig... Ich nehme an, dass dahinter bittere Erfahrung steht. Welche nee, Stadt noch ist dir denn... Nicht, ach so. Nicht, aber wir ziehen mir sofort ein bei dem Lied. Ach so, du hast noch ja nicht geflittert, aber weißt, wenn du flitterst, dann fährst du irgendwo hin, wo du es schon kennst. Wie? Das hebe ich mir noch auf. Das Flittern? Ja, da warte ich noch drauf, das kommt noch. Ja, oder man bereist vorher alle möglichen Städte, die so in Frage kommen. Venedig, Paris... Und dann steht man in dem Augenblick darüber, genau. Und dann kann man... Ja, dann kann man da in Ruhe flittern. Richtig, ja. Okay. Das ist halt Weisheit sozusagen. Ja, das ist ein cleverer Tipp, danke. Ich kann mal ein Buch da damit aufnehmen, dann, was darüber geschrieben wird, hoffe ich mal. Danke ich dir. Keine Ursache. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Rieke. Und ich habe was schnell und schlaftaugliches, nämlich, dass man, wenn man in so eine fremde Stadt kommt, sich doch am allerbesten gleich in irgendwen verknallen muss dann. Und dann hat man gleich einen doppelten Effekt, nämlich zum ersten kriegt man die Stadt gezeigt, vorausgesetzt, dass es kein Stubenhocker. Und zum zweiten ist man immer ungeheuer aufnahmefähig. Und du hast es schon so gemacht? Mhm. Und wie hast du dir schafft, dich so aus dem Stand in irgendjemanden zu verknallen? Na, doch nicht. Das fällt vom Himmel. Gut. Tschüss. Tschüss. Kinder, Verknalltourismus. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Na, dann eben nicht, dann eben du. Hallo? Hoch, Ehren Stiller, und du da? Ja, jetzt bin ich endlich drin. Ja, Tag, wer bist denn du? Lennart heiße ich. Lennart. Ich habe 20 Sekunden Zeit und hab dir was Exklusives zu bieten. Ja, bietet. Douala in Kamerun. Ja. Ja? Schön, das klingt schon schön weit weg, wa? Das ist in Afrika, richtig. Hm? Und die Geschichte war nur die, dass man in Douala ankommt, nach 6 Stunden Flug, und das war dann gerade abends. Und es war 7:30, stockdunkel, wie es bei den Subtropen so ist, 100% Luftfeuchtigkeit, 25 Grad, und der Flughafen entbehrt so ungefähr jeder Beschreibung, die man als Flughafen kennt. Und dann kommt man an, aus dem Flugzeug raus, geht irgendwelche dunkle Gänge lang, da sind schon Gestalten, die hat man sonst noch nie gesehen. Und dann kommt man in eine, ja, das heißt wohl Abfertigungshalle, wo man dann den Koffer bekommen soll. Und da stehen dann 250 Leute, alle aus dem Flieger. Irgendwann kommen irgendwelche Koffer an, auf irgendwelchen dubiosen Bändern, irgendwie aus dem Keller. Man glaubt eigentlich nicht, dass er kommt, aber er kommt tatsächlich. Und dann müssen 250 Leute durch eine Tür. Und die Tür ist so groß, wie wir unsere Türen kennen. Und davor ist dann die kamerunische Miliz und hat natürlich jetzt die spannende Aufgabe, jeden Koffer zu kontrollieren. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie 250 Leute auf diese eine Tür zugehen. Das heißt, als du vorne dran warst, musstest du schon wieder zurückfliegen. Nee, du musst erstmal vorne hinkommen, das ist das Problem. Ah, ja. Weil natürlich jeder will durch die Tür durch, ohne die Kontrolle zu machen. Ah. Also kommen wir 250 Leute alle auf die Tür zu. Ja. Hast du noch irgendwelche Koffer oben unter dir und so weiter. Die anderen Leute, mit denen du hingeflogen bist, die sind schon irgendwie weg. Und auf einmal stehst du da und denkst dir, na wunderbar, jetzt bin ich hier gerade in Afrika angekommen. Es ist ein einziges Tohuwabohu, überall kneifen sie nur und krabbeln die schon irgendwo an der Hose rum, weil irgendwie da vielleicht ein bisschen Geld sein könnte. Taxifahrer sagen, du sollst jetzt mal hier lang gehen, weil da geht's direkt raus ohne Kontrolle und dann direkt in das Taxi rein und nehmen eigentlich schon deinen Koffer weg. Ja. Und wie gesagt, deine Leute sind weg. Und da stand ich so in dieser Abflughalle, in dieser Abfertigungshalle und dachte mir, Junge, das ist Afrika und du hast jetzt nur zwei Chancen. Entweder du musst dich jetzt in 10 Minuten mit diesem Land und dieser Mentalität hier arrangieren, oder du fliegst direkt wieder zurück. Gut, du bist nicht zurückgeflogen, sondern hast dich in 10 Minuten arrangiert. Irgendwann war ich dann durch diese Tür durch, nachdem ich es erstmal probiert hatte. Und dann wurde ich wieder nach hinten angestellt. Und dann stand an der Ecke so eine dicke, schwarze Mama und grinste mich nur an und meinte, just try it. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann try ich es eben. Und habe meinen Koffer genommen, der auch nur dezent 20 Kilo hoch. Und bin dann irgendwie da nach vorne mit der ganzen Masse mit, stand plötzlich buff draußen im Freien, plötzlich vor der Tür. Und dachte mir, ja, das ist es. Und dann habe ich auch diesen Liedtext verstanden. Hello Africa, tell me how you doing. Okay, Gelassenheit und Vertrauen in die Frauen. Oh, das war ein schöner Endsatz, wunderbar. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, dann spielen wir jetzt noch eine Musik. die man heute so wahrscheinlich in Amerika, in den USA nicht mehr so unbeschwert singen könnte, wie es damals Mitte der 30er Jahre noch möglich war. The Mills Brothers, Nagasaki. Hot ginger and dynamite, that's on their visit night. Back in Nagasaki with the belts of chew tobacco and the women wicky wacky. They got a way that to entertain would hurry a hurricane. Back in Nagasaki with the belts of chew tobacco and the women wicky wacky. A Fujiyama, you get a mama, then your troubles increase, boy. In South Dakota, you bought a soda, Hershey milkshake, 10 cents piece. They hug you and kiss each night, my jingle boy is worth that price. Back in Nagasaki with the belts of chew tobacco and the women wicky wacky. Oh mama, pop that beetle beetle, she said, I'm the hottest chicken in this coop. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy, baggy, boo. Oh, da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy, baggy, boo. Fujiyama, you get your mama, then your troubles increase, boy. If skibaddle, skibaddle, skibaddle, skibaddle, skibaddle, hanky zanky, they hug you and kiss each night. Fine jingle boy is worth that price. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy, baggy, boo. The Mills Brothers. Kinder, seid nicht so berechnend. Wir telefonieren noch ein bisschen. Zwar ganz kurz, zack. Ach, da hat er auch schon noch für dich. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, hier ist Martin. Tag, Martin. Ganz kurz, ohne dass ich dazwischen rede, erzähl. Okay, also, ich war im Sommer 2 Monate in Tuzla im Norden Bosniens und dort versuchen seit, 2 Jahren schon Truppen die Stadt auf ziemlich unclevere Art zu erobern. Deshalb gefällt mir der Begriff erobern nicht so ganz gut. Ja, ich habe vorhin versucht, ihn von diesen Bedeutungen zu entlasten, aber... Ah, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ach so, dann ist... Nee, ich habe schon darauf hingewiesen, ist mir klar, dass es doppeldeutig ist, aber ich wollte jetzt eindeutig in die Richtung, so wie man Herzen erobert, im Sturme, im Fluge. Alles klar. Ach, den wolltest du jetzt hauptsächlich sagen? Ja, du hast ja nicht viel Zeit. Ja, okay. Das hätte ich schon noch was erzählen können, wie man eine Stadt kennenlernt unter solchen Bedingungen. Ja, dann wenn du halbwegs kurz machen kannst, also das liegt jetzt einfach daran, dass du 10 Minuten vor Ende der Sendung ist und der halbautomatische Anrufbeantworter noch kommen kann. Aber von, sagen wir mal, Erfahrung mit Tuzla kann ja wahrscheinlich nicht so ohne weiteres jeder berichten. Ja, ist richtig, ja. Naja, erstaunlich ist ja, dass man dort also erstmal ganz normal oder scheinbar normal, also auch durch die Stadt laufen kann und mit den Leuten sprechen kann, wie ja eine Anruferin vorhin schon gesagt hat, was ja auch ganz wichtig ist. Gut, ich konnte die Sprache also ein bisschen und dann konnte ich mich also auch mit den Leuten unterhalten. Und dass man also auch in ein Restaurant oder eine Kneipe gehen kann, wo man Geld hat, wie wir und nicht wie die meisten Leute, die dort wohnen, die sich also nichts kaufen können. Was hast du da gemacht in Tuzla? Ich habe dort gearbeitet, im Auftrag einer UNO und einer Firma hier in Berlin, habe ich dort im Kraftwerk gearbeitet. Arbeit ist ja auch immer eine tolle Voraussetzung, um eine Stadt kennenzulernen. Ja, das ist ja ganz toll, weil man ja dann wirklich mit Leuten zwangsläufig zusammenkommt. Ne? Mhm. Und dass dann, wenn dann die Leute, die eigentlich fast nichts haben, aber doch eigentlich ihre, wie soll man sagen, Gastfreundschaft bewahren und einen immer noch so irgendwie zum Kaffee einladen oder so, das ist schon irgendwie bewundernswert, würde ich mal sagen. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja. Schade, Mensch, hättest du ein bisschen früher angerufen, hätten wir ein bisschen ausführlicher drüber reden können. Das ist ja doch sehr interessant. Okay. Okay. Nächste Mal. Gut, tschüss. Also, tschüss. So, dann will ich die letzten 5 Verbliebenen in der Leitung noch ganz kurz abfragen, dass jeder hier auf seine Kosten kommt. Hallo? Hallo? Ach, schade, der ist schon weg. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Hier ist Mülli aus Brandenburg. Mülli aus Brandenburg, ein Satz oder 2 Sätze? Ja, ich war in Ghana. Wo, in Ghana? Ja, in Afrika auch. Hm? Und eine Stadt, also das ist auch in Afrika nicht anders als hier in Europa, lernt man am besten mit einer Busfahrt kennen. Gut, bei dem Satz müssen wir es jetzt stehen lassen. Ja. Okay. Tschüss, vielen Dank. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Na, guten Tag. Wer bist du? Carlos. Carlos, ein Satz, wie man eine Stadt kennenlernt? Ja, ich will was für New York sagen, da ich da selber schon war. Da wurde ja berichtet, wie sich da die Leute vorstellen, doch da irgendwie dieses New York zu entdecken. Ich würde da jedem davon abraten, da irgendwie auf die Idee zu kommen, irgendwann mal allein durch Brooklyn zu rennen, weil das überlebt man einfach nicht. Ich habe es mit einem Stadtrundfahrtenbus gemacht und selbst da haben die Leute extrem aggressiv drauf. Selbst jetzt hast du kaum überlebt. Gut, nein, das habe ich überlebt, aber ja. Die haben natürlich so Fäuste gezeigt und sowas. Und ich denke mir, da es ja einem als Mitteleuropäer doch sehr schwer fällt, in Brooklyn mit dem Anblick von Fäusten zu leben, dass man Einheimischer ist, sollte man es lieber nicht probieren, um die eigene Gesundheit zu schonen. Okay, danke ich dir für deinen Anruf. Wir müssen jetzt nämlich zum halbautomatischen Anrufbeantworter kommen, der heute offensichtlich schuldet der Bösartigkeit der Anrufer zweiteilig ist. Der erste Teil ist der normale Anrufbeantworter und dann kommt das halbautomatische Anrufbeantworter-Special und jetzt kommen wir erstmal zum ersten Teil. Welcome everybody. The show is just beginning. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Abendsmotette. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Abendsmotette. Das Telefon. Dass die DDR zu verschwinden hatte, war uns nie fraglich. Right, so I tell you what we'll do. Ich möchte euch ein neues Lied zeigen. Das hat den Titel Melancholie. Waren heute voller Menschen. These Norwegian and Palestinians sang in protest against the peace award going to the Israelis. Marzipan-Sushi kostet 6 Mark. 400 Yen, wir haben es natürlich für euch umgerechnet. Und ihr müsst einfach nur anrufen in Tokio bei... Am Ende dieses Jahres 1994. Bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Ach Kinder, macht mich nicht fertig hier. Ja, hallo, hier ist der Clemens und ich wollte den Herrn Kuttner mal fragen, nachdem er am Sonntag in der ARD zu sehen war, was an dem Gerücht dran ist, dass wir im nächsten Jahr bei ihm in der ersten Reihe sitzen. Sprich, dass er sendungsprogrammatisch bei der ARD zu erleben ist. Bin ich vielleicht Maruscha? Bin ich vielleicht Maruscha? Bin ich vielleicht Maruscha? Ja, hallo, hier ist der Nikolai und ich wollte nur sagen, dass eigentlich ist ja, jemanden zu grüßen übers Radio, ist ja ziemlich Touri-mäßig und von daher eigentlich sollte man nicht machen, auch keine Leute aus irgendeinem Cinema-Café, ich mach's trotzdem, also schönen Gruß an... Hallo, und zwar wollten wir dir mal ein paar ganz prima Tipps geben als professionelle Reisende. Wir sind, also, ich muss mir uns mal vorstellen. Hier sind die Polyglotten Jerusalem-Fahrer nochmal mit einem herrlichen Weihnachtslied. Alter, ich wollte nur sagen, wenn man so nach Südamerika fährt, ist es immer günstig, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Südamerikaner schlechthin Deutsch kann. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. So, das war jetzt der erste Teil des halbautomatischen Anrufbeantworters. Was bleibt mir da übrig, als mich für das Weihnachtslied zu bedanken und zu erklären, dass es mit der ARD Quatsch ist? Ich werde weiterhin schön OR bescheiden bleiben, ja? Und jetzt hören wir die zweite Hälfte des Halbautomaten. Hiermit werden Sie aufgefordert, Sprechfunk Highlights zu hören. Also, fangen wir an. Sie hören sinnvolle, zusammenhängende Sätze, die Ihnen in Form von Beschreibungen und Unterhaltungen aus dem Alltag, das heißt praxisnah vorgeführt werden. Ich teste dich jetzt mal auf Sprechgeschicklichkeit, also das, was ich nicht kann. Sprich bitte nach. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt frische Fischers Fritz. Das ist eine gewaltige innovatorische Designleistung. Dann noch animieren. Es handelt sich dabei für den Hörfunk eine für den Hammer. Das. Wir haben ja eher so schlüpfrige Gefilde betreten. Da wähnte man sich schon in Sicherheit. War guten Glaubens, dass ich die Sex-Briller-Welle ausgeplätschert hätte, aber keine Gnade. Ja, ich werde mich schon mal anseilen hier und mach die Sendung jetzt doch so ab und an den Eindruck, als ob es hier eine Art Telefonsex wäre. Also, weil du gesagt hast, du siehst immer so die Frauen, wie sie zittern. Nee, so Kollegin oder so. Ah, weiß ich nicht, kick mal an dir runter jetzt. Da fiel sein Blick auf den Tisch. Zittert da irgendwas? Ja, doch. Jetzt verrätst du nicht, was es ist. Ich denke, die hören zu, oder? Meine Brustwarzen. Ich habe so ein Gefühl, als ob sie jucken. Ja, da zieht jemand unten dran. Oh, Liebling. Oh, richtig schön mit dir. Na gut, ja, will ich erstmal nicht widersprechen. Ekelhaft. Jetzt läuft gleich noch der Bohrer hier auf. Also, ich kann nur noch mal empfehlen, Jans Soft Radio hören, immer einen Gummimützchen aufsetzen. Beantwortest du auch gerne blöde Fragen? Ja, oh Mann, da hat aber wieder jemand einen Schreck gekriegt. Ach, da kann mich der Meinung nur anschließen. Damit zurück ins Studio. Hier angelangt werden Sie bestimmt fragen, was ist das alles? Ach, das ist nicht blöde, das stimmt. Ja, nee, warte mal, ich hab dann noch was. Oh, wow. Falls ihr jetzt gerade auf dem Fenstersims steht und runterspringen wollt, könnt ihr sein lassen. Es wird gleich wieder alles ganz gut. Gut, dann war's das einstweilen. Bitte mal wieder abgurten, liebe Kinder und Mädchen in Berlin und Brandenburg. Tschüss, nächste Woche geht's weiter. Und größer, fetter, lauter. Wahnsinn. Aber es ist die reine Wahrheit. Die Sprechfunk-Highlights sind eine Produktion von Studio Dresden für Fischers Fritz fischt frische Fische. Fritz. Jetzt ist aber zu Ende. Na, dann mal vielen Dank ans Studio Dresden. Jetzt ist wirklich zu Ende. Ich könnte nur versprechen, in der nächsten Woche wieder eine Sendung zu machen und vielleicht nicht wieder so unkontrolliert meinen Blick auf irgendwelche Tische fallen lassen, ja? Tschüss, nächste Woche jetzt weiter. Jetzt kommt erstmal Traktor. Kinder, schaltet alle Radio aus. Jetzt kommt Traktor Wilson mit dem Nightflight.